Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern Nummer 13. 13. Das genau. Bedeutet ein Jahr Heiter Scheitern. Herzlich willkommen. Stößchen. Ein Jahr queeres Stößchen aus der aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Inzwischen haben wir es auch schon fast gesagt. Wir trinken Milch. Sojamilch. Gänsewein. Nein, zur Feier des Tages trinken wir Wein. Genau. Guten Weißwein. Genau, wir haben hier nämlich einen ganz charmanten Weinladen um die Ecke, der sehr teuren Wein verkauft, aber auch sehr günstigen. Zumindest für die, also das ist halt schon so ein guter Weinladen, ja. Also die kennen sich auch voll aus und so. Und dieser Weinladen sieht immer so ein bisschen aus wie... Ein Weinladen. Nee, was wollte ich jetzt nicht sagen? Ich wollte sagen, dass der Weinladen aussieht, als wenn das Haus drumherum gebaut wäre. Das ist nämlich in so einem 50er-Jahre-Rotklinkerbau. Der Weinladen an sich sieht aber aus, als wenn er schon 150 Jahre alt wäre. Ja. Also finde ich auch sehr urig, erinnert mich auch sehr an Orte meiner Kindheit. Also so weinstubenmäßig. Das, ja. Genau, es ist auch eine Weinstube. Schon ganz gut. Also wenn man in Hamburg mal guten Wein kaufen möchte, dann kann man in die, oh Gott, was ist denn das für eine Straße eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt. Weinhaus Lehmitz? Lehmitz, ja. Genau. Ins Weinhaus Lehmitz gehen. Können in Eimsbüttel bei der Apostelkirche. Ich kann das verlinken, hey. Da gibt es auch Schleichwerbung. Sehr leckeres Käsefondue. Genau, das muss man selbst zusammenschütten. Ja. Haben wir auch schon gemacht. Genau, wir haben einfach alles schon gemacht. Genau, aber jetzt mal zurück zum Thema. Erstmal, hallo, ich bin Joke. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Wir sind ein Desaster heute, etwa. Ne? Etwa. Wir sind schon wieder 2 Tage zu spät. Ich bin krank. Marlene ist ein Hormonbolzen. Steff geht's gut. Steff muss das ich reiß das heute einfach. Und dann kam auch noch dazu, dass wir ja hoch und heilig oder großartig angekündigt haben, heute Besuch zu haben. Und, ja, und wo ist Katrin? Katrin ist im gentrifizierten St. Pauli und gentrifiziert da jetzt seit jüngstem. Und sie ist jetzt vor lauter Kisten auspacken und ähnlichen Dingen, die man so braucht zum Gentrifizieren, konnte sie jetzt nicht vorbeikommen, sondern wird später mal kommen. Wahrscheinlich vielleicht im Dezember, also im November schon mal nicht. Nee. Okay. Obwohl, wer weiß, vielleicht auch. Lasst euch überraschen. Genau, wir kündigen das einfach besser nicht an, sondern wir lassen uns überraschen. Genau, lasst euch überraschen. Genau. Und da wir ja ein sehr spezielles Thema mit Katrin vorbereitet hatten oder uns was überlegt hatten, können wir das jetzt auch nicht machen. Mussten wir uns jetzt spontan was anderes überlegen. Und jetzt ganz müssen wir unsere Jubiläumsfolge einfach nur mit uns verbringen. Genau. Das ist gerade zu schrecklich. Wir sind auf uns zurückgeworfen. Genau. Aber wir feiern heute einfach so ein bisschen. Ja. Wir feiern uns, wir feiern euch. Genau. Genau. Großartig. Toll. Man könnte doch jetzt eigentlich mal wieder so eine Affirmationskarte ziehen, oder? Affirmationskarte, aber wo sind sie? Wir sind, bei mir. Ich hole sie. Du holst sie. Gut. Ja. Also das Thema für heute war angedacht, wir machen jetzt ein Jahr Podcast. Wir können einfach mal so einen kleinen Rückblick wagen. Mal gucken, ob uns das eigentlich gefällt, was wir so machen. Mal überlegen, wer wir eigentlich sind. Wir können es mal vorstellen, so nach einem Jahr. Wäre das ja auch mal ganz nett. Ja, wir haben festgestellt, dass die Leute, die uns hören und uns nicht kennen... Die können uns immer nicht auseinanderhalten. Genau, die können uns erstens nicht auseinanderhalten. Das ist natürlich jetzt immer... Das, ich weiß nicht, ob wir denen jemals entgegenwirken können. Oder... Steff pustet mal das Affirmationskärtchen. Das eingestaubten Affirmationskärtchen. Ja, so lange haben wir die nicht benutzt. Genau, das weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, dass wir uns jetzt so ausdifferenzieren voneinander, dass wir dann besser auseinandergehalten werden können. Aber du arbeitest ja schon daran. Ich arbeite hart daran, genau. Aber auch andere Dinge. Ich bin dann derjenige, den man von Folge zu Folge nicht wiedererkennt. Immer jemand Neues da. Hä, wer ist denn das jetzt für mich? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau, dass wir festgestellt haben, dass wir irgendwie Lust hatten, noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wer hier eigentlich sitzt. Ja. Also über uns. Wir wollen über uns reden. Aber ich ziehe erstmal ein Kärtchen. Genau, ziehe mal ein Kärtchen. Ja, die Überlegung war, ich glaube, über mehrere Schritte. Wir hatten erstens uns vor einem Jahr ja schon so ein bisschen vorgestellt oder versucht so ein bisschen. So ein bisschen, ne? Ja. Es war noch ein bisschen holprig. Es war sehr holprig sogar, wahrscheinlich. Ich habe es aber, ich habe das auch schon länger nicht mehr gehört. Ungefähr ein Jahr. Ja. Wir haben es nicht noch, wir haben die erste Folge nicht nochmal gehört jetzt. Ja. Aber es ist vielleicht auch ganz gut. Aber wer hört schon die Folge vor einem Jahr? Oh, einige. Meinst du? Ja, also wenn du dir so die Kommentare der letzten Monate mal anschaust, dann kommt häufiger vor sowas wie, so, ich habe mir jetzt alle Folgen irgendwie mit angehört und das kommt alles von Leuten, die erst kürzlich auf unseren Podcast gestoßen sind oder gestoßen wurden. Ah, ja, gut. Aber die kennen uns dann vielleicht auch ihr? Nein. Nee? Nein. Hallo Katze. Ah, Cat Content ist auch anwesend. So, ich ziehe jetzt mal. Zieh mal. Für die heutige Folge oder? Ja, ne? Ja, für die heutige Folge. Für die heutige Folge sagt das Depeche Mode Affirmationskärtchen Set. We are living in a world full of illusion. Everything is so unreal. Oh, ja, ja, sehr gut. Schön. Dann wunderbar. Ich stelle das hier mal so hin. Mhm. Oh, ein Traum. So. Das könnte man glatt fotografieren und dann nochmal. Das stimmt, das könnt ihr eigentlich mal machen. Ja. Ich mach das doch mal eben. Wir sind heute einfach total aktiv. Genau. Wir zappeln die ganze Zeit und laufen durcheinander. Genau, die Katze mit der Wurmkur sitzt, ist jetzt bei mir. Das ist nicht nett. Die Katzen haben Würmer, das können wir schon mal erzählen. Jetzt nicht mehr. Oh, das Problem ist, dass man es nicht lesen kann. Bei meinem Handy kann man die Schrift einfach nie lesen. Echt? Nee. Wieso das denn nicht? Weil ich eine scheiß Kamera habe, die nur das da. Da. Das da ist jetzt aber so. Schlecht beim Podcast. Zack. Da sieht man wenigstens, wo die Karte ist. Und den Rest muss man halt runterschreiben. Jetzt wird ja auch gleich gesehen, was für wie hochtechnisiert wir hier ausgestattet sind. Ja. Jetzt auch gleich wieder so vom Mac-Night. Ja. Genau, die Katzen haben Flöhe und Läuse und Würmer. Nee, das jetzt alles nicht bestimmt überhaupt nicht. Haben sie überhaupt gar nicht. Nein, bestimmt, Läuse hatten wir auch mal einen Wurmverdacht. Ja, und sonst? Wir trinken noch Tee. Wir trinken auch noch Tee. Aufgrund von diesem Krankenlager, was wir hier noch haben, gibt es jetzt eine Mischung aus feierlichem Stößchen und vernünftigen Tee trinken. Und die Rauchquote wurde nach unten gesetzt. Damit Joko uns hier nicht asthmatisch zusammenbricht. Genau. Davon glaube ich. Rauch. Wir haben uns jetzt gar nicht groß, irgendwie jetzt abgesehen davon, dass wir über uns erzählen wollen, gar nicht viel überlegt. Nee. Müssen wir jetzt spontan irgendwas überlegen. Wir wurden ja mal irgendwann kategorisiert als drei Frauen liebende Frauen, ne? Dem wirken wir jetzt entgegen. Zum Beispiel. Aber ich bin als Femme erkannt worden. Du bist als da war sie sich sicher. Ja. In einem Seminar. Jawohl, in einem Uniseminar. Ja, wir wurden in einem Seminar nämlich als Beispiele gespielt. Ah. Also ich finde, wir konnten, bevor wir irgendwie nochmal irgendwie was groß Informationsmäßiges irgendwie Neues hineinstreuen, können wir uns ja auch erst nochmal so ein bisschen mehr in unserem Ruhm baden. das verkommt auch häufig. Das sollte man ausgiebigst tun. Ja? Ja. Wir wurden irgendwie über die, dadurch, dass wir erstmal so einen Blaustart hingelegt haben, erstmal so ein, wir machen das jetzt einfach mal, wir setzen das jetzt einfach mal ins Internet und was unsere Verlinkungsstrategien oder irgendwie das groß zu veröffentlichen oder zu bewerben, waren jetzt auch, also so die Bemühungen waren jetzt auch nicht so doll. Wir haben auch nach wie vor keine Bewertung bei iTunes. Stimmt. Du sollst nicht die Katze ärgern. Nein. Die Katze ärgert mich aber auch. Dann müsst ihr euch trennen, kurzzeitig. Dann werdet ihr auseinandergesetzt. Die sind so laut. Wo war ich? Blaustart. Genau, wenig Leute haben uns kennen. Ja, ein Hoch auf die queeren Netzwerke, ne? Echt mal. Ja, oder auf die Blogosphäre, dass es sich dann doch an manchen Stellen dann doch leichte Verknüpfung gibt oder es dann doch ein paar Blogs gab, bei denen wir in der Blogrolle auftauchten, also verlinkt wurden, es irgendwie Hinweise auf uns gab. Und wenn es nur wenige waren, kurzer Schmerz der Katzenkralle unterdrücken. Ja, es war einfach nicht so viel. Also wir haben ja nicht die Riesenoffensive gestartet. Niemand hat eine Riesenoffensive gestartet, was jetzt irgendwie diesen Podcast anging. Und trotzdem wurden wir von der ersten Minute an quasi zum Beispiel von jetzt gefunden. Und wir hatten ja erstmal so, da war, glaube ich, der einzige, das ging dann über die Queer Soup. Wahrscheinlich. Wir wissen es gar nicht so genau. Ja, aber also so, das ist so die einzige Verknüpfung, die es gibt. Oder Twitter. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich jetzt... Aber da war dir jetzt, glaube ich, noch nicht so gefallen. Ja, das kann auch sein, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so rekonstruieren. Jetzt könnte das ja rekonstruieren, wahrscheinlich. Jetzt, schreib doch mal... Hörer der ersten Stunde. Schreib doch mal bitte, wie du uns gefunden hast. Im Internet. In der Wolke. Ja, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Illusion aufbauen hier, ne? Illusion? Illusion. Was ist denn? Naja, hier World Full of Illusion. Ach so, genau. Unsere Erfolge. Unsere Erfolge. Ja, wir haben mittlerweile, also ich habe mal gezählt, wir haben nicht ganz 70 Kommentare insgesamt, das auf 12 Folgen verteilt. Das sind über 5 Kommentare pro Folge. Das ist schon ganz gut, finde ich. Auch wenn wir immer sehr rumgenölt haben, dass wir so wenig Kommentare bekommen. Aber es ist wahrscheinlich auch, ist da wahrscheinlich auch einfach mal keine Vergleichsmöglichkeiten gibt von der Art und Weise, wie wir podcasten, worüber wir podcasten und was es für Kommentare hervorbringt. Es wurde ja schon auch Kommentare darüber geschrieben, warum es zum Beispiel schwerfällt, zu kommentieren. Ja. Weil wir die ganze Zeit reden und so viele verschiedene Themen ansprechen. Und weil es auch so ein dynamisches Gespräch ist. Und es dann einfach schwer ist, an einer Stelle irgendwie einzuklinken oder so. Also es gibt ja, oder zumindest hatte ich mir das ja schon mal überlegt, ob man nicht als Alternative mal eine direktere Feedback-Möglichkeit gibt. Indem wir zum Beispiel, der Trend geht ja zum Livestream, einen Livestream machen und einen Chat aufmachen und dann sozusagen Leute über den Chat hier an den Küchentisch holen. Ich finde das super. Also ich würde sagen, einmal so als Vorsatz, ein einziges Mal das irgendwie im nächsten Jahr mal zu machen, finde ich super. Ja. Also mal zu gucken, ob das Leuten Spaß machen würde. Ich habe keine Ahnung, wie leicht oder schwer technisch zu realisieren das ist, aber ich könnte mir vorstellen, auch sowas auszuprobieren, wie dass Leute über Skype direkt sich einklinken können. Wir passen zur Not auch noch irgendwie 3 Computer auf den Tisch. Das kriegen wir schon hin. Nee, das müsste dann, glaube ich, schon alles über... Skypen und chatten und sowas. Das kriegen wir, glaube ich, schon über einen Rechner hin. Dann sollten wir aber noch so lange warten, bis wir es schaffen. Das setzt ja voraus, dass wir bei einem Tag bleiben und sogar eine Uhrzeit festlegen. Ja, klar, das kommt ja drauf an. Ja, aber momentan planen wir ja auch Podcasts, die wir einfach nur selber bestreiten müssen. Ja. So, wenn Katrin nicht abgesprungen wäre, dann hätten wir höchstwahrscheinlich am Freitag gepodcastet. Das stimmt. Also, genau, das ausprobieren würde ich das auf jeden Fall ganz gerne mal, um mal zu gucken, ob das ganz lustig sein könnte. Aber dauerhaft, glaube ich, finde ich es gar nicht so spannend, weil ich glaube, ich finde es auch gut, einfach Meinungen hinzustellen und die sozusagen, ich habe schon 2 Leute, die mir da irgendwie widersprechen können oder die das Ganze nochmal, mit denen ich das dann schon aushandle. Deswegen finde ich es auch einfach mal lustig, irgendwelche Sachen hinzustellen und tatsächlich gar nicht irgendwie groß interaktiv daran noch was Gemeinsames zu basteln, sondern es erstmal hinzustellen und daran sich Leute dann individuell irgendwie für sich beim Hören sollen die dann nach Reibungspunkten suchen und solche Geschichten. Von daher finde ich das eben auch sehr spannend, gerade nicht interaktiv zu sein. Also sowas von, ich muss nichts berücksichtigen. Ich muss auf nichts eingehen, was aus irgendwelchen Kommentaren kommt. Das mache ich sehr gerne, irgendwie weil es sehr tolle Anregungen sind, oder wenn ich merke, stimmt, das ging mir irgendwie ähnlich, dass da irgendwie an manchen Stellen was gefehlt hat oder so. Aber ansonsten finde ich es auch sehr gut, ein Medium zu haben, was man sonst nämlich im Alltag vielleicht einfach nicht so hat, die Möglichkeit, einfach mal sowas hinzustellen und sich in der Position zu sehen, einfach mal was hinzustellen. Nun machen wir ja auch relativ persönliche Sachen. Insofern ist es ja auch okay, Sachen einfach so hinzustellen. Ja. Und gerade Sachen, die eben, gerade weil sie persönlich sind, einem so häufig abgesprochen werden zum Beispiel. Oder unsichtbar gemacht werden oder sowas, um das mal gleich mal wieder zu politisieren, was wir hier tun. Wir können doch nicht ohne Blumen. Oh Gott. Dass ich es sehr spannend finde. Oder dass es was sehr Angenehmes hat. Erstmal zu wissen, dass man da nichts abgesprochen bekommt und unsere sympathischen Hörenden ja auch tatsächlich, also die Zusammensetzung der Leute, die uns gerade hören oder die sich überhaupt zu uns verirren, ja, ein sehr, sehr wohlwollender Teil irgendwie der Internetnutzenden sind. Wo es an anderer Stelle ja super krass hergeht. Ja, also irgendwie, wir wurden noch nie wüst beschimpft oder irgendwie uns wurden keine unsere Meinungen oder Gedanken abgesprochen oder so. Das finde ich schon einen sehr großen Luxus. Mhm. Und seit dem anderen Projekt, was ich da am Laufen habe mit Katrin zusammen, weiß ich das auch sehr zu schätzen. Ja. Also das ist schon echt ein ganz schön großer Luxus, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, beschimpft zu werden oder negiert zu werden oder ins Lächerliche gezogen zu werden oder sonst irgendwas. Also das kuschelige, queere Wohnzimmer bleibt uns auch da erhalten. Manchmal ist es auch echt ganz gut, dass halt nicht so viele Leute hören oder dass dann die Leute nicht so ein Interesse daran haben. Sich gegenseitig so zu bashen vielleicht, ne? Also nein, ich meinte jetzt eigentlich, dass die Leute kein Interesse daran haben, das so lange durchzuhören sich. Ich glaube, wer da irgendwie so komisch drauf ist und irgendwie dringend erzählen muss, was der Feminismus alles an schlimmen Sachen irgendwie produziert hat, wird sich nicht hinsetzen und anderthalb Stunden Podcast hören von uns. Niemals. Das bewahrt uns wahrscheinlich auch ganz schön. Mal sehen. Und sie kommen, die Trolle. Wir werden, ja, ich meine, in dem rasanten Tempo, in dem wir berühmt werden, werden wir uns natürlich bald in naher Zukunft nicht mehr retten können. Kontrollen. Oh, kuschen. Nein, ich glaube auch, dass es schon ein Format ist, was sehr privilegiert ist, schon. Weil man einfach irgendwie erstmal, was du ja schon meintest, weil wir uns hinsetzen können und erstmal Scheiße von uns geben können und die dann ins Internet stellen und dann können Leute damit was anfangen oder auch nicht. Das ist ja schon... Also ich finde jetzt nicht, dass wir Scheiße von uns geben. Und unsere Fans auch nicht. Sie balsamisieren irgendwie die ganze Zeit unsere Seelen. Wenn sie Kommentare schreiben, wie toll wir sind und intelligent und reflektiert und sowas da. Ja, hüpfen unsere Herzchen in die Höhe. Da ist noch eine Katze. Toll. Heute beide da. Das ist selten. Tja. Wir hatten auch überlegt, ob es irgendwelche Kommentare gibt, die wir jetzt nochmal genau besprechen könnten, sollten. Aber es ist dann irgendwie doch auch sehr, sehr schwierig. Erstens, weil es ja dann auch immer aus einem bestimmten Zusammenhang herauskommt und Kommentare auch gerne in der Kommentarfunktion leben dürfen. Ja, ich glaube auch, das ist schon okay. Ach ja, wir haben jüngst einen Über-uns-Text veröffentlicht. Das ist ja auch neu. Wir sind ja hier hart am Arbeiten auch für Heiter Scheitern. Nach einem Jahr auch mal über uns was geschrieben. Warum wir, was das eigentlich ist, warum wir das machen und wer wir sind, so ganz grob. In Progress natürlich auch. Naja. Ja. Und wir versuchen uns auch Webspace-mäßig besser uns zu orientieren, dass ihr schneller downloaden könnt in Zukunft. Für schnellere Downloads. Irgendwann in Zukunft. Ja. Und wo wir jetzt schon beim Orga sind, wollen wir dann nochmal, wir haben angedacht, das jetzt auf den zweiten Freitag im Monat zu verschieben. Stimmt. Wegen terminlich dauerhafter Unpässlichkeiten und den Hormonklöpsen werden wir das jetzt wir einfach jetzt mal auf den zweiten Freitag. Ja, hiermit ist es verschoben. Genau. Das heißt, wir sind total zu früh. Genau, wir sind viel zu früh diesen Monat. Ab Folge 14 jetzt zweiter Freitag im Monat. Meistens. Ja, also eigentlich wollen wir das ja schon am Freitag machen. So, ja. Sonntag ist schon ganz schön spät. Mhm. Man plant ja auch, ne? Ja. Man plant auch? Ja, man plant ja auch so, man rechnet ja auch dann so mit den Folgen oder wir rechnen so damit, wann wir aufnehmen und wann wir uns Zeit dafür nehmen und so. Und also, ich kann ja nochmal sagen, dass die ursprüngliche Idee, diesen Podcast zu machen, der ist ja daraus entstanden, dass ich davor so ein Fotoblog-Projekt hatte mit dem Anspruch, jeden Tag ein Foto zu machen. Und zwar auch mit dem Anspruch, so ein, ja, also ganz grob so einen queeren Blick auf die Welt, mit so einem queeren Blick auf die Welt zu fotografieren. Und auch relativ, also sehr persönlich, sehr tagebuchartig und sehr, also sehr auch verknüpft. Also ich habe das angefangen, als kurz bevor Joko und ich hier hergezogen sind. Und es war auch schon so ein bisschen die Idee, so diesen neuen Lebensabschnitt von wir ziehen jetzt in dieses Viertel und so zu dokumentieren. Deswegen hieß erst hieß es mal Private Eimsbüttel und danach hieß es Lost in Eimsbusch. Eimsbüttel, das ist der Stadtteil, in dem wir wohnen. Genau, das ist der Stadtteil und Eimsbusch ist der liebevolle Name für Eimsbüttel, der ursprünglich mal, ich glaube, der kommt tatsächlich von diesem Label, ne? Oder gab es den Namen schon vorher? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist es halt ein Name für Eimsbüttel und es gibt, es war oder ist das Label von den absoluten Beginnern. Also auf jeden Fall kommt es irgendwie aus dem Hip-Hop. Genau. Hamburger Hip-Hop-Bereich. Genau. Genau. Und genau, deswegen hieß dieses Fotoblog Lost in Eimsbusch. Und ich habe dann so nach einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, nee, weniger als einem Jahr. Na, ich habe ungefähr ein Jahr habe ich das gemacht, glaube ich. Mhm. Oder? Ich weiß gar nicht genau, ob ich das das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ich glaube, ein Jahr habe ich das durchgezogen. Ungefähr bisschen kürzer. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Also etwas kürzer als ein Jahr habe ich das dann tatsächlich gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass dieser ursprüngliche Ansatz von ich fotografiere mal jeden Tag irgendwie mit meinem queeren Blick die Welt, dass das sich so ein bisschen totgelaufen hat und dass ich mich da eigentlich nur noch sehr unwohl mitgefühlt habe und es eigentlich nur noch so als Last empfunden habe und so und irgendwie nicht mehr das Gefühl hatte, damit wirklich irgendwas aussagen zu können und so. Und das ist ja auch ein relativ hoher Anspruch, ne? Ja. Also was soll das auch sein, queerer Blick auf die Welt? Muss das halt immer kritisch sein? Oder? Ja, keine Ahnung, das hatte ich mir vorher nicht so überlegt. Und es war es auch nicht immer, aber es war aber natürlich dadurch, dass ich mich in ganz vielen Dingen relativ doll außerhalb von Normen fühle, fallen mir schon viele Dinge mehr auf oder anders auf oder ich sehe Dinge anders als vielleicht andere Leute. Das würde ich schon sagen. Und es ging so ein bisschen darum, das sozusagen festzuhalten. So. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass einfach nicht, keine Ahnung, dass einfach so viele Dinge, die im Alltag passieren, überhaupt nichts damit zu tun haben. Da ist ja dann zwischendurch der Kater gestorben, zum Beispiel mein langer Wegbegleiter, was ich extrem dramatisch fand und den ich dann seine letzten Lebenstage dokumentiert habe und irgendwie sieht man dann halt irgendwie so einen Monat lang diese Katze sterben. Zum Beispiel in diesem Blog. Wir können das ja mal verlinken. Können sich die Leute da draußen auch nochmal die Fotos angucken. Die von der toten Katze, genau. Die haben wir dann im Garten begraben. Aber nicht hier, wir haben nämlich keinen Garten. In einem Garten, in irgendeinem Garten. In irgendeinem Garten. Wir sagen jetzt nicht in welchem. Genau. Zusammen mit Steff übrigens, bevor wir zusammen waren. Also ich lebe noch und ich wurde noch nicht begraben. Aber Steff war mit dabei bei der Beerdigung. Ja. Und das bevor wir zusammengekommen sind, jawohl. So eine große Rolle hat Steff schon gespielt. Genau. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich das halt irgendwann so ein bisschen totgelaufen hatte, gefühlt und ich irgendwie auf der Suche war nach irgendeinem anderen Medium oder irgendeiner anderen Form. Und dann halt die beiden gefragt habe, ob sie nicht Lust haben, mit mir diesen Podcast zu machen. Und alle so, yeah. Und alle so, yeah, genau. hätte mal gern 9T. Und ohne da ja groß zu wissen, was daraus wird und so, außer zu, also das Einzige, was ich ja vorher wusste, war, wie gut oder schlecht mir halt so diese Podcasts gefallen, in denen über irgendein bestimmtes Thema geredet wird. Relativ was haben wir locker. Da haben wir relativ viel Küchenradio gehört, ne, zu der Zeit. Nee, da habe ich schon lange kein Küchenradio mehr gehört. Echt? Ich habe lustigerweise noch nie so wirklich Podcasts gehört zu diesem Zeitpunkt. Nee, ich habe, was hat, ja, da habe ich schon Spreeblick gehört und Mobile Max und so und Chaos Radio Express und so diese ganzen sehr auf wir reden mal über alles Mögliche ausgerichteten Podcast. Damals gab es auch noch kurzzeitig den Spreeblick-Podcast, der nicht von Johnny und Tanja war, sondern von Max und Malte. Und so, das war halt, das waren halt so die Dinge, die ich da halt irgendwie gehört habe. Und das fand ich irgendwie gut. Und dann dachte ich, sowas Queeres gibt es irgendwie nicht, weil ich auch mal händeringend auf der Suche war nach irgendeinem queeren Podcast und es gab immer nichts. Es gab dann halt irgendwie so eher von irgendwelchen lesbisch-schwulen Radiogruppen oder sowas, irgendwas. Transgender-Podcast gab es auch. Oder? Ja, den habe ich aber nicht da, also das war jetzt nicht so das was ich so dringend... Das waren immer nur ganz kurze Sachen immer. Ja, auch nicht was ich jetzt so dringend hören wollte, immer. Also ich wollte halt, da habe halt wirklich schon so eigentlich nach dem gesucht, was wir jetzt machen. So. Mhm. Und es gab dann tatsächlich ja auch mal den L-Mac-Podcast. Den, aber als ich den gehört habe, da waren die letzten Folgen schon ein Jahr alt und seitdem ist auch nichts mehr dazugekommen. Also das war auch nur so ein kurzer Versuch, obwohl es eigentlich ganz nett war. Also ich fand es ein bisschen schade, obwohl sie haben schon relativ viel über L-Word geredet auch. Naja, also jedenfalls gab es halt nichts und deswegen habe ich die beiden gefragt und die beiden haben ja gesagt. Und jetzt so nach einem Jahr, was mir extrem kurz vorkommt, wenn ich da jetzt so zurückblicke, denke ich so, wow, schon ein Jahr, krass. Finde ich das ziemlich gut. Ich finde das echt ziemlich, ich merke so, die Routine da drin gefällt mir und die Angst davor, nicht irgendwas, dass einem nichts einfällt, ist irgendwie nicht mehr da und ich finde, wir haben irgendwie so ein Format gefunden, mit dem ich echt ziemlich gut leben kann. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Anspruch, immer queere, freie Musik ans Ende zu hängen, leider... Der ist mal nicht durchsetzbar. Nicht durchsetzbar ist, weil es entweder zu wenig gibt oder wir einfach nicht so viel Zeit und Energie da reinstecken, wie wir eigentlich müssten, um da irgendwie was Vernünftiges zu finden regelmäßig. Aber queere Musik, also es ist schon schwierig genug, irgendwie nette, freie Musik zu finden. Und dann auch noch queere Musik, da bewegst du dich in einem sehr engen Kreis. Also freie Musik, glaube ich, gibt es schon relativ viel. Also wenn ich mir anhöre, was bei Trackback, dieser Internetradio, dieser Internetsendung bei Fritz, die ich auch als Podcast höre, da spielen die ja eigentlich ausschließlich freie Musik und das finde ich schon ziemlich gut, was sie da spielen. So. Aber das will ich dann halt hier jetzt nicht auch immer nochmal spielen. So. Also da scheint es aber schon vernünftiges Zeug zu geben. Da gibt es aber auch einen Musikredakteur, der sich da hinsetzt und irgendwie für die Sendung halt Sachen raussucht und so. Ja, aber auch da werden wir ja besser. Finden ja immer mehr und wir wissen ja immer besser, wo wir suchen müssen. Neue Entdeckungen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es gut oder mir gefällt, was wir so, wie sich das so, wo sich das so hinentwickelt hat. Das hat sich irgendwie, also dass so diese Idee, sowas zu machen, sich irgendwie als relativ durchsetzbar und durchführbar irgendwie herausgestellt hat. Das gefällt mir gut. Ja. Mir bringt es auch Spaß. Ja. Ich finde es super. Voll der produktive Beitrag jetzt von mir. Was ich sehr spannend finde, ach jetzt fange ich schon inhaltlich richtig an, ne? Macht nichts. Was ich total spannend finde nach wie vor ist, wir podcasten ja jetzt innerhalb der Beziehung oder aus der Beziehung raus oder so. Und ja, halt auch persönliche Dinge aus dem Alltag. Und ich finde es sehr spannend zu gucken, wie... Jetzt schnappt die Katze nach mir. Ich nehme es nicht persönlich. Ich finde es spannend, so den Grad zu finden, auf dem ich mich gut bewegen kann zwischen zu viel privat und zu wenig privat. Mhm. Also... Es gibt bestimmt irgendwie den Punkt, wo ich denke, das sind so Sachen, die möchte ich dann einfach nicht öffentlich verbreiten oder so. Und das finde ich spannend, zum Beispiel an dem Podcast. So zu gucken, wie finde ich so eine Öffentlichkeit, über Privates zu sprechen. Ohne dass es jetzt zum Beispiel auch für die Zuhörenden so total intim, zu intim oder sowas wird. Oder das finde ich immer wieder sehr spannend an dem Podcast. Oder halt auch so einen Weg zu finden, aus einer Beziehung, aus so einem Bereich raus, wo wir uns total gut kennen, so zu erzählen, dass Leute auch irgendwie mitkommen oder dass es jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht einfach nur so doll aus dem Nähkästchen plaudern, dass niemand mehr, der uns jetzt nicht kennt, niemand mehr mitkommt. Das stimmt, ja. Zumal da ja auch offensichtlich mal auch manchmal ordentliche Fehlinterpretationen. Ja, naja. Wir hatten auch schon WG als. Also wir sind wir sind keine WG. Marlene und ich sind eine WG, eine Beziehungs-WG. Die zufällig auch eine Beziehung sind. Steff wohnt nicht bei uns, ist aber zufällig auch mit in der Beziehung. Steff wohnt woanders in einer WG, die aber nicht ihre Beziehung ist. Yeah. Yeah. Ja. Wir malen noch ein schönes Flussdiagramm. Ein Flussdiagramm, alles klar, mach mal. Wobei Steff schon so oft hier ist, dass... Sie hat schon Platz im Bett gekriegt. Hart erkämpft. Echt mal. So, jetzt kriege ich die Katze. Entschuldigung. Dass sie zumindest auch zum Beispiel von den Katzen als Inventar betrachtet wird. Und naja, du wohnst schon die halbe Woche hier quasi, oder? Aber Steff hat keinen Wohnungsschlüssel. Genau. Das macht den Unterschied. Und Steff zahlt keine Miete. Was? Steff, du zahlst keine Miete? Steff zahlt keine Miete und hat keinen Wohnungsschlüssel, aber sonst ist sie ganz schön oft hier. Hänge ich hier so ab. Arsch. Oh, sülst uns voll mit irgendwelchen Sachen. Na, mein Studium. Nö. Ah ja, Steff studiert nämlich. Ja, stimmt. Steff studiert. Ja. Ich auch. Ich studiere auch. Immer noch. Nicht mehr. Das heißt, wir sind alle so ein bisschen aus dem Akademischen, aber das war jetzt auch noch nicht so. Also ich kann mal zu meinem Studium. Ja, es ist nicht so unüberraschend, ne? Zu meinem Studium kann ich ja mal stolz erzählen. Ich habe jetzt meine neuen Studienunterlagen, es ist ja Oktober jetzt, habe ich neue Studienunterlagen bekommen, weil ich mich brav zurückgemeldet habe. Und ich habe jetzt, steht da nämlich offiziell drauf, 20 Fachsemester. Ja, yeah, und wie viele Hochschulsemester? Ich glaube 21. Ah. Ja. Hattest du ein Urlaubssemester mal zwischen? Ich hatte ein Krankheitssemester. Ach ja, ein Krankheitssemester, stimmt. Oh. Ich war zu trans. Konnte nicht mehr studieren. Ja. Ja. Da kann ich natürlich nicht so mithalten. Ja. Mit meinen schwachen 13 Hochschulsemester. Wow, wie der Podcast. Guck mal. Genau. Echt mal. Passend zum Podcast. Toll. Genau, also auf jeden Fall, Steff und ich hängen voll an der Uni rum und gehören zu denjenigen, die da Ballast sind, schon viel zu lange studieren und Plätze wegnehmen für engagierte Bachelor-StudentInnen. Studenten sollte ich jetzt wahrscheinlich eigentlich sagen, ne? Es wird wahrscheinlich alles gekürzt, auch das Innen. Ich dachte, das heißt jetzt Studierende. Ja, ich glaube, in Hamburg heißt es Studierende schon länger. Mit Glück auf das Studierendenwerk. Ja. Ja. Mit Glück wird sich da auch immer mal wieder dran erinnert, dass es Studierende heißt, aber auch das ist nicht so durchgängig. Irgendwann hatte Hamburg, glaube ich, mal einen linken Aster. Da ist das wahrscheinlich passiert. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das könnte sein, ne? Schon ein paar Jährchen her. Das war jetzt sarkastisch. Die beiden können sich noch sehr gut daran erinnern, als der Aster noch links war. Da haben wir nämlich unsere Studienzeit verbummelt. Mm. Genau dort. Unter dem linken Aster. Und was kommt dabei raus? Jetzt nehmen wir Platz weg und kosten Geld und kommen nicht zu Pott und machen irgendwie blöde Side-Projects und so. Nein, die sind ganz herrlich. Ja. Also ich freue mich auch sehr über mein Studium. Ich habe es noch bisher wirklich immer noch nicht bereut nach über 6 Jahren Studium, das gemacht zu haben. Nee, überhaupt nicht. Ist auch schon mal schön. Ja. Also Soziologie, Gender- und Queer-Studies, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Erziehungswissenschaften. Das ist eine Mischung. Meine Mischung ist Gebärdensprachen und Kommunikation Gehörloser, was, glaube ich, inzwischen Deaf-Studies heißt, was ich nicht mitgekriegt habe. Huch. So lange nicht mehr da war. Soziologie und Gender- und Queer-Studies. Wir haben fast das Gleiche. Fast. Tatsache. Wir haben uns zufällig auch kennengelernt im Studium, Steff und ich. Hm. Alles ganz zufällig. Heute ist so dein zufälliger Tag, ja? Ne? Ja, zufällig hier, zufällig da. Zufällig haben wir eine Beziehung. Ja, zufällig. Zufällig wohnen wir zusammen. Ja, wie das Leben einem so mitspielt. Ne? Ja, auf einmal findet man sich in so einer Beziehung, in so einer Wohnung wieder. Genau. Und macht so einen Podcast. Is so unreal. Und was macht man nie? Ich studiere nicht. Und ich habe auch nie in Hamburg studiert. Das lag unter anderem daran, dass ich nach meinem Abi mich überall beworben habe, wo Medien im Namen war, im Studiengänge. Also sämtliche Studiengänge, wo Medien, die Medien im Namen hatten, habe ich mich beworben. Und außer in Hamburg, weil ich Hamburg total scheiße fand. Tja. Und ich wollte definitiv nicht nach Hamburg, weil ich das irgendwie eine sehr unsympathische Stadt fand. Ich habe die Hälfte meiner Jugend in Schwerin verbracht und Hamburg war für mich so ein bisschen wie Schwerin, so als Idee. Und auch immer, wenn ich da war, war es so ein bisschen wie Schwerin und ich fand Schwerin immer sehr scheiße. Und deswegen fand ich Hamburg auch gleich mit scheiße. Und immer, wenn ich hier war, hat es geregnet und es war irgendwie wirklich furchtbar. Also ich fand es immer ganz blöd und deswegen bin ich nicht nach Hamburg gegangen. Und deswegen habe ich auch nicht in Hamburg studiert und ich habe auch nichts mit Medien im Namen studiert, finally, sondern in Berlin habe ich an der, damals hieß es noch Hochschule der Künste mittlerweile, oder während meines Studiums wurde sie dann umbenannt in Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation habe ich studiert. Ich bin Diplom-Kommunikationswirtin. Geil. Toll. Und ich habe das in der Regelstudienzeit gemacht. Deshalb auch die Idee mit dem Podcast. Nee. Ist ja auch so Kommunikation. Oh. Sorry, das bin war echt nicht bisschen, nett. Bisschen krank, glaube ich. Ja, rette dich. Das ist jetzt so ein Freischein. Du hast in der Regelstudienzeit. Ja, ich habe in der Regelstudienzeit studiert, weil ich nämlich auf gar keinen Fall länger studieren wollte als nötig. Und irgendwie dieses Studium einfach nur möglichst schnell hinter mich bringen wollte, um danach ein bisschen freier zu sein in dem, womit ich mich gerne beschäftigen möchte. Weil ich mich während des Studiums einfach wahnsinnig viel mit Werbung in allen möglichen Formen und Farben auseinandergesetzt habe. Ich bin sehr froh, dass du nicht so ein Werbefuzzi geworden bist. Ja, ich auch. Ich glaube, das wäre auch einfach nicht passiert. Ich glaube auch. Also jedes Mal, wenn ich eine Werbeagentur betrete oder betreten habe, habe ich gedacht, ah. Ja. Ihr und ich, wir werden einfach nicht zusammenkommen. Marlene sagt sehr häufig, dass sie total das Falsche studiert hat. Ja, das stimmt, habe ich auch. Ich hätte abbrechen sollen. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die glücklicher geworden wären, wenn sie abgebrochen hätten. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Habe ich aber nicht. Deswegen habe ich jetzt aber immerhin dieses Diplom und wer weiß, wozu das gut ist. Und bin dann doch in Hamburg gelandet. Nach dem Studium. In der Werberstadt. Geil. Nach dem Studium bin ich dann in Hamburg gelandet, weil ich zu Joke gezogen bin. Zumindest in die Stadt von Joke gezogen bin. Weil, stimmt. Weil Joke zufällig auch in Hamburg gewohnt hat. Und weil ich zufällig da studiert habe. Genau. Weil Joke zufällig da geboren zufällig ist. Bin ich auch hier geboren. Und zufällig auch aufgewachsen. Auch zufällig. Genau, und alles ganz diese ganzen zufälligen Faktoren führen dazu, dass der Hamburger an sich verlässt ja seine Geburtsstadt nur ungern. Ich kenne äußerst. Also alle Leute, die ich kenne, die in Hamburg geboren sind, leben auch noch hier. Also ich kenne. Echt ja, jetzt auch nicht mehr so lange, ne? Müssen ja, jetzt mal kurz sagen. Hoffentlich. Ball flach also, halten oder was? Ja, hier? Mal gucken. Und naja, jedenfalls war das halt so, dass, Joke halt hier in Hamburg gewohnt hat und überhaupt nicht im Traum daran gedacht hat, diese Stadt zu verlassen. Ich wiederum keine Lust hatte, Ewigkeiten eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Hamburg zu führen. Und deswegen bin ich dann nach Hamburg gezogen. Ja. Ja, also und habe dann hier so viel an der Uni rumgehangen, wie beim ganzen Studium in Berlin nicht. Das spricht doch wirklich für das Studium, oder? Ich habe auch total viel an der Uni rumgehangen. Das dann auch zum Uni-Inventar gehört irgendwann. Ja. Ja. Zumindest stimmt, zum Schulreferat und Lesbischwultransen, Polymorph-Verwerts-Referat, Inventar. Du durftest, glaube ich, sogar mitwählen. Oder man hätte dich auch mitwählen lassen, obwohl du gar keine Studentin warst, Studierende warst. Wahrscheinlich schon, ne? Aber das habe ich natürlich nie getan. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe tatsächlich irgendwie dieses ganze Politik, Studenten, Studierendenpolitik und Uni-Kram und so erst nach meinem Studium in Hamburg kennengelernt, weil es auch das, was ich studiert habe, da gibt es halt auch jetzt nicht so da gibt es halt so gut wie keine Überschneidung der einzelnen Studiengänge. Also die Leute, die halt das eine studieren, das ist halt immer auf Diplom, das heißt, man kennt sich auch untereinander quasi nicht. Und man hat halt immer nur mit den eigenen Leuten zu tun, die dann auch sehr verteilt über die Stadt in einzelnen Gebäuden Unterricht haben. Und dann, als ich da angefangen habe zu studieren, gab es noch nicht mal irgendeinen Treffpunkt. Also später gab es dann irgendwann eine Cafeteria. Aber also das heißt, da gab es auch jetzt gar nicht so die Möglichkeiten, jetzt irgendwie sich großartig mit anderen Leuten unipolitisch zusammen auseinanderzusetzen. Aber es gab natürlich ganz viele andere Möglichkeiten im Studium, sich da zu betätigen. Zum Beispiel habe ich auch am Anfang meines Studiums den Werbekongress mal mit organisiert. Das ist nämlich was die Studenten dann machen, wenn sie Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studieren. Sie organisieren den Werbekongress, wo dann Leute irgendwie so aus so Kiddies oder junge Erwachsene aus ganz Deutschland dann so 3 Tage so Workshops haben bei so Leuten von großen Werbeagenturen aus Berlin oder aus anderen Städten und dann in so Gruppen zusammen mit einer Agentur zu irgendeinem Thema dann so eine Kampagne entwickeln und so. Und das wird dann prämiert am Ende und so. Und da gibt es dann Vorträge zu einem bestimmten Thema und so. Das habe ich dann zum Beispiel mal mit organisiert. Dann gibt es auch eine studentische Werbeagentur, Töchter und Söhne heißt die, die auch hauptsächlich aus Leuten, die Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studieren, besteht und aus Leuten, die visuelle Kommunikation studieren. Das sind dann nämlich die anderen Werbefuzis, anderen Kommerzfuzis an der Uni. Und dann gab es noch so eine Gruppe, die haben immer so Vorträge organisiert, wo sie halt auch so Leute aus der Wirtschaft eingeladen haben, die dann so Vorträge zu irgendwelchen Themen, die so mit dem Studium so halbwegs zu tun haben, Vorträge halten. Also das wären so die Möglichkeiten gewesen, was man da so hätte machen können. Fand ich jetzt alles irgendwie nicht so toll. Nachdem ich einmal die Webseite gemacht habe für den Werbekongress. Naja, und so habe ich dann tatsächlich erst in Hamburg überhaupt begriffen, was ein Oster ist. Ja, lustig. Bei mir ging das irgendwie super schnell. Ich weiß gar nicht, ob das innerhalb des ersten oder dann spätestens des zweiten Semesters. Ich glaube, das war schon am Ende des ersten Semesters mit Uni-Streik und Gebäude blockieren, irgendwelche Seminare. Also ich weiß nicht, ich habe so dieses Seminare an irgendwelchen öffentlichen Orten stattfinden lassen. Das hat mich über Jahre hinweg begleitet, dass immer irgendwelche Seminare öffentlichkeitswirksam irgendwo stattfinden sollten. Also irgendwie hat da so eine... Ich fand das auch total toll, also weil ich dachte so, Uni... Toll, irgendwie kritisches, bla bla. Also irgendwie so kritisches Umgehen. Aber wenn man dann sein so und so viertes Seminar an einem öffentlichen Raum abgehalten hat, wo einen niemand mehr hört und wo man immer total schreien muss, wenn man einen Beitrag leisten möchte, dann. Ja, das nennt man dann Erfahrung. Räume auszuschätzen. Das ist dann halt der Erfahrungspunkt von wie viel bringt das oder nicht, aber ich fand das schon. Es hat mich, also es war schon irgendwie ein sehr starkes Politisieren, was dann von Anfang an stattgefunden hat. So einfach, dass einfach von Grund auf irgendwie Hochschule und Uni, dass es da so einen studentischen Protest gab, Studierendenprotest oder so, dass es so selbstverständlich, also es hat sich halt dann so selbstverständlich angefühlt, weil es von Anfang an präsent war. Dadurch bin ich dann unsäglich abgerutscht. In die Tiefen des Asters. In die Tiefen des Asters und Fachschaftsrat und irgendwie Queerprofessur weg und großer Alarm. Und ich glaube, du musst ein bisschen mehr erklären. Naja, dass es eben eine Queerprofessur, die es hätte geben sollen, an der Uni nicht zustande kam und sich da wiederum dann Studierende aus den Gender- und Queer-Studies heraus Mobilisierten dagegen anzugehen und darum zu kämpfen und das zumindest irgendwie anzuprangern, dass das mal nicht geht und solche Geschichten. Hm. Ja. Da war ich nur peripher dabei. Also bei uns gab es, glaube ich, schon auch ein Aster. Ich glaube, es gibt auch keine Unis ohne Aster. Ne? Also es gab schon ein Aster. Es gab auch einen Fachschaftsrat. Allerdings gab es den dann irgendwann nicht mehr, sondern so eine Art Koordinations-, so eine studentische Koordinationsstelle. Da konnte man dann so die Scheine abholen. Das war dann nett. Sozusagen... konnte man sich treffen beim Schein abholen. Also es war halt jetzt nicht so dieses Fachschaftsratmäßige, wir kämpfen jetzt mal für die Rechte der Studierenden, im Zweifelsfall auch gegen die Profs, sondern eher so eine Stelle, wo man halt dann... Also es war halt, also ich habe es immer eher so wahrgenommen als verlängerten Arm der Profs. So. Also jetzt nicht so. Lustig, so unterschiedlich, oder? In meinem Studiengang, weil ich bin auch sehr früh, da war auch so zweites oder drittes Semester in den Fachschaftsrat gerutscht. Und habe dann da so Orientierungseinheiten mit organisiert und bin dann über große Fachschaftsratsorganisationen dann auch irgendwann auch in Aster gekommen. Weil ich irgendwie schon in diesen... Ich studiere halt und dann engagiere ich mich halt auch irgendwie in diesen Organisationen und dann macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt im Fachschaftsrat sitze oder ob ich im Aster sitze. Aber bei uns war der, ist oder ist wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, war der Fachschaftsrat immer total aktiv und der Studiengang hat sich aber auch zum Beispiel dadurch ausgezeichnet, dass Profs und Studierende eher zusammengearbeitet haben. Also das ist halt, Gebärdensprachen ist halt auch ein sehr kleiner Studiengang und eher ein kritischer Studiengang, gehört ja nun auch eher so in den Bereich der Sprach- und Geisteswissenschaften. Und irgendwie war dann auch eher so von diesen ganzen, also selbst nicht betroffen von Kürzungen, aber schon so am Rand der von den Kürzungen betroffenen Studiengänge und war da eher so, was Steff ja eben schon meinte mit den ganzen Streiks, immer eher ein sehr aktiver Studiengang. Das finde ich ja sehr lustig, dass, also da war schon, allein in diesem Studiengang zu sein, hieß schon, dass man irgendwie in der Unipolitik, also als ich da studiert habe, hieß es schon, dass man in der Unipolitik relativ war, mit großer Wahrscheinlichkeit relativ aktiv war. Hm. Und wozu hat es geführt? 20 Fachsemester. Also ich war ja vor einiger Zeit bei einer Professorin, die, von der ich mich prüfen lassen möchte. Und die hat mir gesagt, dass sie auch ganz lange studiert hat, auch über 20 Semester. Und sie findet es gut, wenn Leute so lange studieren. Jawohl, das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen. Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du so lange studierst? Ich glaube, das ist strukturell. Ich glaube, das schlechte Gewissen wird mir gemacht. Ach so, verstehe. Und ich mache mir das natürlich auch selbst, weil ich das natürlich auch internalisiert habe. Verstehe. Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte das ja gar nicht gewollt. Ich war echt so froh, als ich damit fertig war. Ich fand es ja eine ganze Zeit lang total super. Also ich fand es total super. Ich war in verschiedenen Studiengängen und habe mir da Seminare angeguckt, die ich einfach spannend fand, die mir auch gar nichts gebracht haben, irgendwie für meine Scheine oder sowas. Und bis ich dann irgendwann, ich glaube, irgendwann kommt dann halt so ein Punkt, wo man dann wirklich relativ viel schon gehört hat oder so die ganze Dynamik verstanden hat, wie man denken muss oder wie man diskutieren muss oder so. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann dann doch langweilig. Aber bis zu dem Zeitpunkt fand ich das super. So dieses, aus diesem riesigen Angebot der Universität zu schöpfen und Wissen anzureichern. Toll. Es gab auch einige Jahre lang auch einfach ein größeres Angebot oder ein breiteres Angebot mit echt super auch engagierten Leuten, die richtig Lust hatten, da eben was zu machen und bestimmte Themen zu beackern. Gerade im Queer-Bereich auch. Ja, aber das ist alles Geschichte. Nein, ich finde es echt gut, dass ich so lange studiert habe. Also bis auf die Male, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt bin ich fast 30. Ich bin wirklich fast 30. In 2 Monaten bin ich 30. In 1 Monat bin ich 30. Nein, in 1 Monat bist du noch nicht 30. In 1,5 Monaten bin ich 30. Ja. So in etwa. Also, Also in 2 Monaten bist du auf jeden Fall 30. Ja, stimmt. In 2 Monaten bin ich wirklich dann auch 30. Und jetzt studiere ich immer noch und dann muss ich zwischendurch muss ich kurz weinen und dann geht es aber schon wieder. Genau, ansonsten sitze ich jetzt persönlich gerade an meiner Magisterarbeit und wurschtel mich da durch und finde es total schlimm und verzettel mich total. Nein, es bringt auch Spaß, aber es ist ein schweres so für so einen Perfektionisten wie mich ist es schon auch ein schweres Schaf. Genau. Ja, diese Abschlussarbeitsglückseligkeit dauert bei mir noch ein bisschen. Ich kämpfe gerade noch um Scheinfreiheit, ja. Was ja mein also ganz weit oben steht auf Lieblingsbegriffe. Scheinfreiheit? Scheinfrei. Ah, ich bin scheinfrei. Finde ich so super. Den Begriff finde ich auch super. Ich bin jetzt quasi so scheinfrei. Ich war scheinfrei und habe mich sofort angemeldet zur Prüfung. Also scheinfrei und danach sofort. Zack, Diplomarbeit. Zack. Zack. Echt mal anders als ich. Marlene habe ich nämlich auch kennengelernt, als sie gerade ihre Diplomarbeit geschrieben hat. Das war nämlich. Die habe ich sogar noch Korrektur gelesen. Genau. Das, ich glaube, einer der ersten privaten Sätze, die wir gewechselt haben. Ach, du studierst Gender Studies, das ist ja total lustig. Ich schreibe nämlich gerade eine Diplomarbeit zu einem Gender Studies-Thema. Und ich so, oh nö. Hast du nicht Lust, meine Magister, meine Diplomarbeit zu korrigieren? Oder da mal drüber zu lesen, als jemand, der sich damit vielleicht besser auskennt. Als genau, ich. Und dann kenne ich mich vor allem so gut aus. Ne? Butler war jetzt auch nicht so mein. Ja, ich hab mir gleich irgendwie. Mit, hier einen Tee? Oh ja, sehr ja. Gerne noch ein bisschen Tee. Ich habe mir nämlich bei meiner Diplomarbeit gleich irgendwie gleich Butler vorgenommen. Allerdings habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, ohne einen einzigen Originaltext von Butler gelesen zu haben. Dafür kommt ganz schön viel Butler vor. Es ist ja gerade Tohu Wabohu, weil hier gerade die große Teekanne bewegt wurde. Wir haben so eine Dreierbeziehungsteekanne, da passen bestimmt 3 Liter bestimmt rein. Ja, auf jeden Fall. Die ist ziemlich gute 2 Liter passen da rein. Ja, die ist toll. Ja. Ich habe nämlich auch mal was mit Gender studiert. Naja, aber damals hieß das noch anders. Ich habe nämlich Abitur gemacht in Bielefeld am Oberstufenkolleg. Und dort habe ich mein Abitur, da musste man Hauptfächer belegen. Und meine beiden Hauptfächer waren Deutsch und Frauenstudien. Um es ein bisschen cooler klingen zu lassen, könnte ich auch Germanistik und Gender Studies sagen, aber de facto war es Deutsch und Frauenstudien. Allerdings war das Deutsch tatsächlich wie ein Germanistikstudium aufgebaut. Also ich hatte Sprachwissenschaften, also Linguistik, Literaturwissenschaft und Mittelhochdeutsch. Und Frauenstudien war halt tatsächlich Bielefeld. Die Uni Bielefeld ist ja eine der ersten Unis überhaupt gewesen, die Frauenstudien als Studiengang angeboten haben. Und hat auch eine sehr lange feministische Tradition. Und aus diesem Zustand heraus gab es dann eben dort, wo ich Abi gemacht habe, was der Uni Bielefeld angegliedert gewesen ist, zu dem Zeitpunkt auch noch dem Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen unterliegen war und nicht dem Kultusministerium, wie ja sonst Schulen eigentlich, gab es halt dort die Möglichkeit, in Frauenstudien Abitur zu machen. Und das habe ich gemacht. Und ich weiß auch jetzt 10 Jahre später, es heißt immer noch Frauenstudien dort. Hast du mal geguckt gerade, oder? Nee, ich hatte halt mal so von einem Jahr oder so mal geguckt irgendwie und es heißt tatsächlich immer noch Frauenstudien. Ich dachte ja, die würden hätten das mittlerweile umbenannt, aber stimmt nicht. Nö. Und dann habe ich mich während meines Studiums überhaupt nicht mit dem ganzen Kram beschäftigt und habe dann am Ende meines Studiums beschlossen, ich könnte ja mal zu dem Thema was machen. Und habe mich dann mit der Brigitte auseinandergesetzt. Und aktuellen und vergangenen feministischen Medientheorien. Jawohl. Ja. Das ist aber auch schon ganz schön lange her. Ich habe mein Studium 2004 beendet. Das ist vor 5 Jahren gewesen. Hätte ich in der Zwischenzeit noch eins machen können. Bei deiner Geschwindigkeit schon, ja. Ja. Ja, also ich habe schon in Berlin und in Bielefeld gewohnt und in Hamburg und in Schwerin und in Dresden. Da habe ich geboren. Und in Kopenhagen. Und in Kopenhagen habe ich auch gewohnt zwischendurch mal. Und in Bohnse, das ist auch ein ganz kleines Nest in Dänemark. Da war ich 15, als ich da gewohnt habe. Für ein Jahr. Mal. War ich mal auf dem Internat. Ja, jetzt bin ich hier in Hamburg. Und wie gefällt es dir so, wenn es nicht regnet? Wenn es richtig regnet, ist Hamburg eine sehr schöne Stadt. Jetzt regnet es gerade nicht. Ja, das ist immer sehr nett. Leider kommt das nicht so oft vor. Ja, ist ganz schön schwierig, so was ich weiß, irgendwie zu erzählen, mal eben so, ne? Juck bastelt ein bisschen an seinem Rechner rum. Ich mache mal hier noch so ein. Ich bin nicht in Hamburg geboren. Wo bist du denn geboren, Steff? Erzähl mal. Ich bin in Mannheim geboren. Und bin in einer kleinen Stadt in Nordbaden aufgewachsen. Deswegen auch die vielen Wein-Kindheitsverknüpfungen. Genau. Ich bin in einer Weinstube groß geworden. Das stimmt nicht. Ach, ich dachte, du bist auf dem Maisfeld groß geworden. Naja. Das erzählt meine Schwester, ne? Du hast das mal erzählt. Du hast gesagt, du bist im Maisfeld geboren. Ich glaube, da steckt irgendwie meine... Ich weiß, ja, irgendwas Verrücktes steckt da auf jeden Fall dahinter. Nein, ich bin in diversen Häusern und Wohnungen groß geworden. Steff? Ja, so. 10-mal in meinem Leben umgezogen oder so. Steff rennt momentan jetzt gerade immer durch die Stadt und flucht, wenn es Fledermäusen und Zwiebelkuchen gibt, weil das natürlich alles überhaupt gar nicht das Richtige ist. Wieso ist das nicht das Richtige? Natürlich nicht, weil es hier in Hamburg ist. Hier darf man das nicht... mit Federweißer kann ich mich lustigerweise so gar nicht wirklich aus, so, weil ich eher neuen Wein mag. Dann habe ich das, und das ist halt, zusammengewürfelt. Klar, Federweißer ist im Prinzip neuer Wein, nur dass es schon stärker vergoren ist. Und dadurch nochmal einen krasseren Geschmack hat. Und so richtig neuer Wein, den man dann beim Winzer abholt, ist halt irgendwie nochmal traubensaftiger mit ein bisschen mehr Bitzel. Und weswegen regst du dich jetzt auf? Ich reg mich nicht auf, es ist nur dieses. Ich habe es jetzt zur Tradition gemacht, einfach jedem ins Ohr zu labern, wer es nicht hören will. Was jetzt gerade zu dieser Zeit, oder ich stoße halt dann darauf, wenn hier überall Federweißer und Zwiebelkuchen im Angebot ist oder einem angeboten wird, dass es etwas ist, was ich schon seit Jahren quasi nicht mehr genießen kann. Weil es es hier halt nicht gibt. So. Weil es hier nicht richtig schmeckt. Und so, weil es das hier nicht gibt. Es gibt hier einfach keinen Winzer. Sag mir einen Winzer, dann hole ich mir einen neuen Wein. Wir können ja hier mal in der Weinstube fragen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja Bezugsquellen. Aber du erzählst das überhaupt nicht jedem, du erzählst es immer mir. Also ich wusste davon jetzt noch nichts. Siehste? Von deiner Aversion gegen Hamburger Federweißer. Ich mag das bestimmt. Also ich glaube, was jetzt so das aktuelle Federweißer- und Zwiebelkuchenangebot angeht, ist, also erstens bekommst du den kommerziellen Zwiebelkuchen garantiert nicht ohne Speck. Der kommerzielle Zwiebelkuchen. Was schon, ja, wenn du es nicht selbst machst, ist er mit Speck. Ach so. Und damit fällt er schon mal als Nahrungsmittel weg. Ja, und es kostet halt unglaublich viel Geld. Für solche Sachen gebe ich da nicht so gerne Geld aus. Ich habe noch nie so richtig Zwiebelkuchen gegessen, glaube ich. Müssen wir mal machen. Sehr lecker. Ja. Ich bin total weinfern groß geworden und kenne mich überhaupt nicht aus und hätte jetzt noch nicht mal gewusst, dass jetzt Federweißer Zeit ist. Könnte mir das jetzt grob zusammenreimen, weil so mit Wein, also es würde mich jetzt nicht wundern, sondern würde mir denken, naja, sowas wie Ernte und so ist wahrscheinlich jetzt vorbei und das ist wahrscheinlich irgendwie dann das von diesem Jahr oder irgendwie sowas. Ja, die Weinernte hat halt quasi begonnen. Ach so, siehst du, ich hätte jetzt gedacht, sie ist jetzt vorbei und deswegen gibt es jetzt den ersten. ich weiß nicht genau, wann es. Also ich bin jetzt nicht so winzernah groß geworden, sondern habe das halt eher, wenn dann mitbekommen, wenn halt irgendwelche Wingerte abgeerntet wurden oder so. Wingerte? Ja. Was sind Wingerte? Ein Wingert ist ein Weinberg. Ach so. Oder halt dann sozusagen das Grundstück des jeweiligen Winzers. Ich weiß nicht genau, wann das losgeht. Da gibt es natürlich auch immer eine Range von ab September kann es garantiert auch losgehen und dann gibt es natürlich dann auch noch nach dem ersten Frost geerntete Dinge, die dann wiederum, glaube ich, das wird dann der Eiswein oder so. Gibt es ja dann auch zu verschiedene Phasen. Aber da bin ich halt überhaupt nicht in der Materie drin. Aber es ist spannend. Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das ist lustigerweise wirklich so das Einzige, was ich an Lokalität vermisse. Oh. So im Vergleich zu. Also ansonsten sehne ich mich nicht dorthin zurück, an diesen Ort. Meine Kindheit, Jugend und so. Was vermisst du jetzt? Nichts. Das Einzige, was du vermisst? Diese neue Wein-Zwiebelkuchen-Zeit. Ach so. Und das ist jetzt gerade? Ja. Ah ja, okay. Aber es ist halt auch, und es ist wirklich dadurch, es ist ja nichts Schlimmes, was ich vermisse. Also sonst würde ich mir zum Beispiel sowas kaufen. Ja. Aber noch nicht mal so weit dringt es, dass ich mir sowas kaufen würde. Das zeigt wiederum, wie wenig ich mein Leben dort zurücksehne. Und im September 2003 bin ich nach Hamburg gekommen. Wow. Ohne Studienplatz damals, weil ich eine Ablehnung bekommen hatte. Nein. Ich bin dort hingezogen, obwohl ich erstmal abgelehnt wurde und mein dieses ganze Antragsgedöns für Widerspruchsverfahren und sowas eben noch am Laufen war. Ich habe dann einfach angefangen. Ohne Matrikelnummer habe ich angefangen. Wer mich kennt, kann sich vorstellen, dass das für eine Tortur für mich war. Ich darf hier bestimmt gar nicht sein. Und was ist, wenn ich nach einer Matrikelnummer gefragt werde? Und dann fliegt alles auf. Und dann wirst du verbannt aus Hamburg. Das ist irgendwie so lustig. Also so mittlerweile, so nachher denke ich so, es wäre nichts Schlimmes passiert. Und ich bin ja auch damit umgegangen. Ich musste ja auch zu Dozenten oder Dozentinnen irgendwie hingehen und sagen, ich kann meine Matrikelnummer erst in ein paar Wochen nachtragen, weil das noch am Laufen ist. Das war ja auch durchaus nichts Ungewöhnliches, aber so an gerade frisches Abi gemacht und in die große, weite Welt hinausgezogen, ist das dann doch so ein Gruselfaktor, der sich erstmal schlecht wegdrücken lässt. Da so eine kaltblütig drüber wegzugehen und sagen, so, ich nehme das ist alles kein Problem und so. Das heißt, du hast deinen Studienplatz tatsächlich eingeklagt? Ja, genau. Über eine Sammelklage oder wie läuft das dann? Nee, das hatte ich einzeln gemacht. Da gab es noch eine Vorlage des ASTAs zu der Zeit auf der Homepage, dem entsprechende Formulare eben man sich runterladen konnte und eben seinen Namen einsetzen, beziehungsweise halt einfach gewisse Textpassagen übernehmen konnte, dass es sozusagen formal juristisch hinhaut. Und dann musste man halt diese Sachen an entsprechende Stellen schicken und durfte nichts verpassen, weil es halt auch einerseits legt man Widerspruch ein gegen die Absage, andererseits beantragt man wiederum an einem anderen Gericht irgendwie die Prüfung der Studienplätze, dass man sozusagen anzweifelt, dass die Berechnungen der Studienplätze irgendwie nicht richtig sind, dass es mehr Plätze gibt, als die Uni sozusagen zugibt, sowas in der Richtung. Und weil die Uni sozusagen halt nicht nachrechnen möchte, willigt sie dann ein, dass du einen Studienplatz bekommst. Okay. So über die Schiene geht das. Ja. Und das war quasi ein Garant dann eigentlich auch? Damals eigentlich schon. Also ich konnte es natürlich überhaupt nicht, ich hatte ja überhaupt gar keinen Bezug dazu. Es hatte mir halt nur jemand, der schon in der Uni ist, auch nahegelegt, dass es einfach ein ganz üblicher Gang ist, das zu tun. Wenn man wirklich dort studieren möchte, dann ist es so das übliche Nebenquereinsteigen. Also was anderes, sich in ein anderes Fach einschreiben und dann während des Studiums wechseln. Dass man dann so Wartesemester anhäuft und solche Geschichten. Und das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man kein Studienfach studieren möchte, was über ZVS vergeben wird. Ja, ach, ZVS habe ich gar nicht. Ich habe mich nur in Hamburg beworben. Also es kommt ja noch dazu, ich habe mich nur in Hamburg für Soziologie beworben. Ich bin immer mehr so ein Einkartenspieler. Ich nehme mal, ach, das. Klappt nicht, ich will aber. Bin damit immer gut gefahren bisher. Daher, also bis auf mal ein bisschen nachhelfen. Hat immer super geklappt. Ja, da war ich echt froh, dass ich das gemacht habe und dass ich das auch durchgehalten habe und auch trotzdem nach Hamburg gezogen bin und so und nicht alles nochmal über Bord geworfen habe an Plänen, die ich schon gemacht habe und so. Sonst, wer weiß, wo ich jetzt sitzen würde. In Mannheim wahrscheinlich. Oh. Oder in Heidelberg. Wahrscheinlich, vielleicht. Ich habe noch Frankfurt. Frankfurt. Eine Ausbildung. Wer weiß. Irgendwas. Verlagskauffrau. Flugbegleiterin. Genau. Weinkönigin natürlich. Zur Weinkönigin. Steff wird Weinkönigin. Das ist schon mal klar. Ja. Irgendwann wird Steff Weinkönigin. Das ist auch eigentlich meine einzige Zukunftsperspektive, die ich momentan habe. So ein Beruf. Ich meine, sonst habe ich, also so was Beruf nach Studium angeht, ist es mir gerade relativ wurscht, was sich da ergibt. Weil es eh noch gerade zu weit weg ist. Aber so als Lebensziel fände ich schon ziemlich toll, mal Weinkönigin zu werden. Da musst du so Kindheitstraumata irgendwie mit aufzuarbeiten. Wolltest du früher schon immer Weinkönigin sein? Nee, überhaupt nicht. Ach so. Ich fand das total Banane, was da passiert. Also, weißt du, es ist total bescheuert, was da irgendwie für ein Trara drum gemacht wird. Das glaube ich. Und irgendwie in was für Dirndl man da reingesteckt wird und auf irgendwelchen Cabrios zu sämtlichen Weinfesten und Festivitäten in der gesamten Region irgendwie auftauchen muss und so. Dann noch und natürlich Mr. auch total Lever, schönheitsidealmäßig, ja. Natürlich. Und gerade deswegen finde ich es sehr attraktiv, das mal zu machen. Auch mit Dirndl? Was auch immer. Ich finde, wenn ich ein Dirndl trage, dann ist das schon... könnte das schon einen kleinen Bruch beinhalten. Das finde ich ja auch. Das finde ich gut. Setz mir noch ein Krönchen auf. Wow. Ich will auch mit dem Cabrio mitfahren. Also so. Wow. Cool. Naja, also... Aber wie ich jetzt erfahren habe, Kreuzberg sucht Weinkönigin. Vielleicht schwappt das ja auch mal über als Trend nach Hamburg. Darauf baue ich ja eher Fischbrötchenkönigin. Ja, das gibt's aber schon. Das ist sehr langweilig. Ja? Achso, das gibt's auch garantiert schon. Überall. Es wird aus den regionalen landwirtschaftlichen oder Agrar, was weiß ich was, Wirtschaftszweigen. Geldkönigin dann in Hamburg. Oder Apfelkönig. Also ich meine, im alten Land gibt es garantiert irgendwo eine Apfelkönigin. Mindestens eine. Das die Heidekönigin. Land, das alte Land ist ein Landstrich südlich von Hamburg. Südlich von Hamburg. Ja. Da gibt es ganz viele Apfelplantagen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen für die Leute, die nicht hier aus der Ecke kommen. Ich dachte, wir könnten auch noch ein Wein. Da ist ein Kühlschrank. Marlene, du musst Mir ist nicht für Weißwein gehört. Ah, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Also seit ich so viel mit Steff zu tun habe, weiß ich auch viel mehr über Wein und kann jetzt auch, jetzt trinke ich nicht mehr so den billigen Fusel und so. Jetzt weiß ich richtig, was da so. Jetzt ab sofort kommt nur noch Qualität ins Glas. Ja. Aber hier mit Korken, das darf eigentlich wahrscheinlich nicht. Nee, den Korken musst du vorher abmachen vom Wein. Ach so. Ja, wirklich? Dann habe ich was zum Kauen. So, auch schön. Wir können was über unsere Hobbys erzählen oder so. Wie wir uns so einen Tag vertreiben oder wie so unsere Alltage aussehen. Ich finde, das ist zwar manchmal erahnbar, aber wiederum auch nicht, weil wir irgendwie von... Ich kann vielleicht noch sagen, so statt Wein oder so Werbung gab es bei mir immer nur Tee. Ich komme aus einem sehr ostfriesisch geprägten Hintergrund. Deshalb sage ich auch gerade nie was. Deswegen sagst du auch quasi nie was? Genau. Genau. So. Und mit Wein kann ich schon mal gar nicht. Oh, Hobbys? Ich habe keine Hobbys. Das stimmt überhaupt nicht. Du machst sonst total viele Hobbys. Echt? Ja. Die Katze. Ja, Katze zum Beispiel. Und dann? Das ist jetzt wie in der Schule. Na, was hast du denn für Hobbys? Dumm. Und Schlagzeug spielen. Schlagzeug spielen. Ich soll jetzt hier mal sagen, dass ich Schlagzeug spiele. Ja, ich erzähl doch mal was über deine Hobbys, wenn du dich so richtig... Ich komme noch nicht ganz in Schwung. Nein, also, ich bin dilettantischer Schlagzeuger seit Jahren. Seit bestimmt 7 Jahren oder so spiele ich Schlagzeug. Übe nie, werde deshalb auch nie besser. Doch, ich werde langsam besser. Ich habe auch leider keine Band, weil ich keine Zeit habe, wahrscheinlich. Oder weil meine Ansprüche an Bands auch wahrscheinlich irgendwie komisch sind. Oder zu hoch. Was sind denn deine Ansprüche an Bands? Tja, vielleicht irgendwie, also zum Beispiel keine Gitarristen, die ganze Zeit Soli spielen. Nein, okay, das ist jetzt so ein bisschen sehr spezifisch. Ich glaube, es ist wie bei vielen Sachen, ich habe irgendwann festgestellt, so ein bisschen Mut zur Selbstreflexion kann schon drin sein. Und das in so einem Musikbereich finde ich jetzt eher schwierig. Also da geht es dann halt um, keine Ahnung, irgendwie vielleicht Queers oder zumindest irgendwie feministische Personen, die Musik machen. Davon gibt es halt nicht so viele tatsächlich. Oder die das dann machen, die machen dann Musik, die mir nicht gefällt. Oder sind dann vielleicht auch wiederum nicht so gut. Ist ja irgendwie leider schon so, dass irgendwie Musikerinnen nicht so richtig gut gefördert werden oder so. Also in meinem Schlagzeugunterricht sind momentan irgendwie nur Typen zum Beispiel. Die Frauen haben alle wieder aufgehört. Und ich bin trans geworden. Was soll man dazu sagen? Genau. Was bedarf es da noch an Kommentaren? Eben, das ist auch schlimm. Ansonsten finde ich das super. Schlagzeug spielen. Finde ich gut. Ich spiele auch in der Flora. Ich fühle mich da auch ganz wohl, wenn ich dann da mal hingehe. Zum Proben. Hm. Mache ich jetzt zwar nicht, weil ich ja eigentlich Magisterarbeit schreibe. Wollen wir nicht lieber über jemand anderes Hobbys sprechen? Sonst bin ich gleich deprimiert und muss lieber Magister arbeiten. Hobby ist natürlich auch eigentlich ein ziemlich veraltetes Konzept. Das ja, passt natürlich so nicht mehr. So Grundschul. Ja, das ist mehr so Aktivitäten. Side Projects. Das ist Projekte, Dinge, die man gerne tut, aber für die man kein Geld bekommt vielleicht. Die das Dinge, die man so konnte, für die man sogar noch Geld bezahlt. Auch. Ja. Das Studium auch. Ja. Dinge, die man gerne tut, kontinuierlich auch tut und für die man für gewöhnlich kein Geld bekommt. Vielleicht. Podcasten. Mein Hobby ist Podcasten. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, Hobby würde ich jetzt dazu zum Beispiel nicht sagen. Nee. Und denn deine Hobbys, Steff? Können wir gerne, also ich stelle den Antrag Hobbys. Ich entschuldige mich in aller Form für den Begriff Hobbys. Weiß wohl um das kritisierbare Potenzial an diesem Konzept, vor allem, dass sich mit der Lebenswelt vieler Menschen, gerade auch unserer Lebensrealität nicht deckt. Ja, wirklich. Nicht mehr gerecht wird. Wir sind super prekäres Pack hier. Genau. Ständig irgendwo am Wursteln. Genau. Nie irgendwo Geld. Und jetzt kommst du mit Hobbys. Von Aktivitäten. Von Aktivitäten, die auch Spaß machen. Oder Aktivitäten, die eben nichts mit Erwerbstätigkeit zu tun haben. Oder? Da ist es ja einfacher, über die Aktivität Erwerbstätigkeit zu sprechen. Ja, aber damit verdeckst du ja dann die Sachen, die dir Spaß machen, wahrscheinlich. Also meine eine Erwerbstätigkeit bringt mir tatsächlich Spaß. Ich doziere und bringe Gehörlosen Excel bei. Das stimmt so nicht. Ich mache EDV-Unterricht für Gehörlose. Das ist lustig. Das bringt mir großen Spaß. Aber da bin ich auch sehr frei in der Gestaltung meiner Tätigkeit und kann mir da aussuchen, was ich gerne machen möchte mit denen. Und Gebärde, was zufällig jetzt zufällig auch was mit meinem Studiengang zu tun hat. Das ist mir bisher auch nicht passiert, dass ich einen Job hatte, der wirklich auch was mit meinem Studiengang zu tun hat. Hm. Ja. Hurra. Tja, also was ich so an Tätigkeiten meinte, waren halt sowas wie das. Ich spiele zum Beispiel Basketball. In einer schwul-lesbischen Mannschaft. Genau, in einem schwul-lesbischen Sportverein. Ich habe über viele Monate getanzt. Ja. So Standard-Latein-Tanz, da bin ich momentan gerade draußen. Auch im schwul-lesbischen? Sowohl als auch. Ach eher so, weniger, ja, weniger schwul-lesbisch als anderer Verein. Und wir sind zum Beispiel alle drei bei den Polyphon-Knabenchor-Schwuchteln, ein Chor. auch im schwul-lesbischen Bereich. Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Ja, merkst du was? Ich glaube, wir bewegen uns an manchen Stellen in schwul-lesbischen Zusammenhängen. Nein, aber was ich schon ganz spannend finde, ist, also sowas wie schwul-lesbischer Sportverein, also Marlene und ich tanzen auch jetzt im schwul-lesbischen Sportverein. Finde ich, wir haben ja vorher auch schon getanzt, da war es ja noch hetero, ne? Damit hat es ja auch so ein bisschen angefangen. Darüber haben wir ja auch erzählt in der ersten Folge, soweit ich mich erinnere, wie wir da zwischen den heterosexuellen Tanzpaaren tanzen. Wie uns das da so gefällt und was uns da so passiert. Das ist jetzt vorbei. War auch ein bisschen teuer, leider. Jetzt tanzen wir beim billigen schwul-lesbischen Sportverein. Und ich finde es ja, also obwohl mir die Leute jetzt nicht so viel sagen oder so, finde ich es trotzdem netter. Mhm. Jetzt finde ich es aber irgendwie... Ich finde es relativ spannend, so ein bisschen drüber nachzudenken, wofür eigentlich schwul-lesbischer Sportverein. Denn irgendwie vorher habe ich das, ich habe das halt vorher nie genutzt und ist mir jetzt als Konzept eher neu. Hatte ich nie so richtig was mit zu tun. Kann auch daran liegen, dass ich halt tatsächlich aufgrund meiner Lebensgeschichte auch nie so wirklich auf schwul-lesbische Infrastruktur zurückgegriffen habe. Punkt. Muss erst so ein schwul-lesbischer Sportverein Häschen wie ich irgendwie angekommen und genau. Sagen so, da gibt's was. Naja, ich meine, klar, es hat erstens was mit Sichtbarkeit zu tun und man muss ja dann auch erstmal für sich prüfen, ob man eben damit was anfangen kann oder nicht. Also bei mir war es auch eher Zufall. Ich hatte gar nicht konkret gesucht nach Basketball im schwul-lesbischen Kontext, sondern eher eine Möglichkeit, Basketball zu spielen, in der es eben keinen professionellen Anspruch gibt, sondern in der man irgendwie so gut einsteigen kann und in dem irgendwie Spiel im Vordergrund steht und gerne irgendwie gemischt und nicht irgendwie auch monogeschlechtlich oder so, weil ich das schon zumindest in Schulzeiten irgendwie sehr genossen habe, da gemischt zu spielen. Und ja, das ist halt so, also das läuft dann halt unter so Freizeitzusammenhang, Freizeitteam. Das hatte ich halt so grob im Kopf als Idee, was ich so gerne hätte, welche Ansprüche und welche nicht. Und dann sah ich in der Uni eben Plakat hängen von Startschuss der Basketballabteilung, wir suchen Leute. Und ja, darüber, und das war halt dann einfach, hätte ich irgendeiner anderen Stelle ein Plakat hängen sehen, dem auch genau das beschrieben stand, auch noch wirklich so Punkt für Punkt irgendwie, was ich gut finde, wäre ich wahrscheinlich auch erstmal dorthin gelaufen. Also so, das war halt echt Glück und Zufall, dass ich dann dort gelandet bin. Und es aber auch sehr gut finde, auch wenn ich auch mit einigen Leuten nicht so viel anfangen kann, weil es natürlich einfach eine wilde Mischung an Leuten sind, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen, auch unterschiedliche Generationen irgendwie sich da zusammenfinden. Ja. Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe früher ja ganz viel Sport gemacht, also Leistungssport gemacht. Und das hat dann irgendwann aufgehört und spätestens mit Trans war es dann ja eh nochmal so ein ganz eigenes Thema, weil die meisten Sportarten ja nun mal geschlechtlich getrennt werden. Und dann sitzt man vielleicht irgendwie blöd da. Und so einen Transsportverein gibt es halt in Hamburg zumindest nicht. Und auch wenn es beim schwul-lesbischen Verein ist, halt ein schwul-lesbischer Verein, trotzdem sehr zweigeschlechtlich zugeht, finde ich es trotzdem angenehmer tatsächlich. Ja. Auch wenn es beinhaltet, dass man genauso viel erklären muss oder genauso viel nicht voraussetzen kann oder. Ja, wahrscheinlich ist es so einfach dieser Moment von Abweichung oder sowas oder irgendwie, dass zumindest irgendein Gefühl von Andersartigkeit oder sowas, auch egal woraus das sich letztendlich gezogen wird, als dass es so ein. Dass das angenehmer macht, aber das halt eben nicht bedeutet, dass man irgendetwas auch nur im Ansatz gemeinsam hat, sondern dass man sich gerade halt unter bestimmten Vorzeichen zusammenfindet. Aber ich finde es auch ganz spannend zu gucken, warum das eigentlich attraktiver ist oder warum das vielleicht angenehmer ist. Naja, ich glaube, es liegt schon noch so ein bisschen daran, dass Leute, die sich im schwul-lesbischen Sportverein rumtreiben, im Zweifelsfall vielleicht dann doch schon mal auch damit auseinandersetzen mussten, in irgendeiner Art und Weise abzuweichen. So dass sozusagen die eigene Abweichung dann doch eben eine von vielen ist. Oder so das. Also ich meine, schwul-lesbische Sportvereine haben sich ja gegründet aufgrund von Abweichung. Das heißt also, das beinhaltet das ja irgendwie auch schon. Und deswegen ist sozusagen das Umgehen mit Freaksein schon nochmal ein anderes. Hm. Wobei ja ganz häufig dann wiederum, wenn es nochmal anders wird, dann passt es halt doch nicht rein, ne? Und trotzdem funktioniert es aber ganz gut. Naja, Trans wird ja ganz häufig in einem Abendzug genannt mit anderen sexuellen Abweichungen. Also transsexuell wird ja gerne, also es gibt dann so gerne ja die Aufzählung homosexuell, bisexuell, transsexuell. Die intersexuell auch noch, aber nur in der Überschrift. Ja, also ne, Trans schafft es noch bis zum ersten Satz. Bi vielleicht noch bis zur Hälfte des Textes. Und dann am Ende sind doch nur die Schwulen übrig. Ja, das kann natürlich dann passieren, aber trotzdem ist es so, dass eben, wenn, dann taucht es halt relativ doll auch, wenn es irgendwo auftaucht, dann taucht es auch häufig im Zusammenhang mit Homosexualität auf. Ja. Was ja an sich irgendwie ein bisschen absurd ist. Also weil ja sozusagen die Geschlechtsidentität erstmal von vielen, also die eigene Geschlechtsidentität wird ja von vielen Homosexuellen nicht in Frage gestellt. Aber geschichtlich ist es natürlich trotzdem miteinander verwoben. So. Weil ja Begehren oder welches Geschlecht man begehrt, eben dann doch mit dem eigenen Geschlecht so gesellschaftlich verbunden wird. Oder das Geschlecht der Person wird mit dem Geschlecht der, was die Person begehrt, verknüpft. Und deswegen gehört es ja dann doch irgendwie wieder zusammen. Und es ist halt nicht so einseitig, ne? Also wenn wir dann irgendwie in eine eher lesbische Tanzgruppe gehen, dann ist sie halt danach nicht mehr lesbisch. Dann ist sie halt, erweitert sie sich um uns, wenn wir da reingehen. Und damit muss dann der eher homosexuelle Sportverein auch umgehen, dass er dann halt offensichtlich so offen ist, dass er auch andere Leute anzieht. Sogar Heterosexuelle, unter uns jetzt mal gesagt, ne? Nein. Doch. Nee, sag mal jetzt. Ja, hier Basketballgruppe bei mir. Alter, total nee, offen echt? Und so. Total progressiv. Wer würde denn da als Hetero mitmachen wollen? So einige, das denkt man gar nicht. Nee, echt? Ja. Da bin ich ganz überrascht. Man flüchtet. Verlässt uns jetzt wortlos. Haben jetzt was Falsches gesagt. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil es halt schon nochmal auch. Eben so ein zusätzliches Erweitern. Also dann auch merkt so, Ah ja, heterosexuell, klar, warum auch nicht? Also so irgendwie so klar, wenn Leute irgendwie Lust haben, in genau in diesem Zusammenhang zu spielen, was spricht dagegen? Gar nichts. Und ich fühle, so ich könnte auch nichts, könnte auch nicht nachvollziehen, wo dann die Probleme liegen, zumindest irgendwie in dem Bereich. Was ich jetzt nochmal dachte, so sowohl aus meiner Erfahrung mit kommerziellen Sportvereinen, nein, heterodominierten Sportvereinen und dem Tanzen halt im schwulesbischen Sportverein, als auch mit dem Vergleich so von deiner Basketballgruppe, finde ich das, halt, was ich sehr angenehm finde am schwul-lesbischen Sportbereich, ist, dass so ein großer Teil von Leistung nicht so wichtig ist. Hm. Das kann jetzt daran liegen, dass ich irgendwie halt aus so einem Leistungsbereich komme und das einfach mal extrem mitgekriegt habe. Und das auch zu so einer, da war ich halt jugendlich und das halt auch zu so einer Zeit mitgekriegt habe, wo klar war, okay, du kannst das einigermaßen, du bist jetzt gefördert wie sonst was oder irgendwie da in die Kader gestopft oder was auch immer. Dass das nochmal eine andere Zeit ist, als wenn man jetzt irgendwie mit 30 anfängt, Sport zu machen, wo eh für eine Leistungskarriere alles vorbei ist oder so. Trotzdem, aber vielleicht liegt es auch dann mit daran, dass es halt Leute anzieht, die vielleicht schon etwas älter sind. Vielleicht kommt man jetzt nicht direkt mit 13 darauf, dass man gerne in einen schwul-lesbischen Sportverein möchte. Ja, offensichtlich nicht, weil ich war ja jahrelang irgendwie, ich bin mit 19 dort eingetreten. Das und war jahrelang und war jahrelang die Jüngste. Ja. Und zwar nicht nur von einem Team an sich, sondern von einem gesamten Verein. Und das ist ja total alt dann eigentlich, ja, für so einen Sportverein. Und das, finde ich, merkt man, also dass da halt so, also das finde ich sehr angenehm, dass da so ein so anders mit Leistung umgegangen wird oder anders mit so einem Sport soll er auch irgendwie Spaß bringen Ansatz angegangen wird. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall seit Monaten, ich glaube seit Juli oder sowas, das letzte Mal Basketball gespielt. Wegen Sommerferien und Urlaub und Krankheit und Asbest. Momentan gibt es asbestverseuchte Schulen und Sporthallen zuhauf in Hamburg und alle werden gerade getestet und geprüft und manche wieder freigegeben und unsere leider nicht. Schade. Ja. Deswegen sitze ich gerade auf dem Trocknen, was Basketball angeht. Das sind dann die Kehrseiten des unprofessionellen Sportbetreibens. Ja. Aber ich glaube, davor war ja auch gerade wirklich niemand gefeit. Also es sei denn, man ist natürlich in super modernen Dingen drin. Dann muss man sich wahrscheinlich mit eigenen Sporthallen oder so riesigen... Ja, oder wie wir, die gar nicht erst eine Sporthalle nutzen. Sondern eine Aula. Aber auch da, ihr hättet auch betroffen sein können, ohne weiteres. Aulen? Das wurde bestimmt auch mal geprüft. Von dem Baustil des Gebäudes her, in dem das Tanzen stattfindet, kann das auch... War das jetzt auch nicht so fernliegend, dass da Asbest... gab oder Asbestprobleme. Ja, solange wir nicht total japsend da immer rausgehen. Ich glaube, man merkt das ja gar nicht. Das ist so eine schleichende Vergiftung. Ja. Und einmal die Woche maximal. Ist nicht so schlimm. Glaube ich auch. Kann man ab. Ich glaube auch. Tja. Ich habe auch Jahre meines Lebens in einer asbestverseuchten Grundschule verbracht. Und jetzt bist du trans. Ja, soll man mal ein bisschen aufpassen. Ja. Da muss man noch mal die Öffentlichkeit drauf aufmerksam machen. Meinst du, ich soll mal so eine Asbestverseuchung sorgen? So genau, auch für die Bild-Zeitung. Bizarre. Asbest macht trans. Ja. Oh. Man könnte mal so eine Studie machen. Und dann stehen irgendwie ganz viele traurigen Transen vor ihren alten Schulgebäuden und zeigen dann noch so drauf hin. Ja, man muss ja immer davor stehen und so anklagend auf das Gebäude dann zeigen. Ja. In dieser Schule begann das ganze Transunglück und so. Ja. finde ich jetzt schwierig, die Theorie, aber man könnte sich vielleicht drauf einschießen. Muss ich jetzt mal meine Biografie begucken, wie das so ist mit Auffälligkeiten vor und nach der Grundschulzeit. Okay. Ich melde mich dann zurück. Später. Schnupfen. Beziehung, hat sich irgendwas getan in dem Jahr? Wir sind immer noch zusammen. Ja, jetzt haben wir ein großes Bett, jetzt geht es uns eigentlich auch perfekt. Ja. Wir haben seit quasi keine Probleme mehr. August war das, oder? Mhm. Kann sein, ja. August, ja. Noch nicht so lange. Ja. Aber super. Gut. Ja, war auch wirklich nötig. Ich glaube, das war auch das Einzige, worüber wir genölt haben, ne? Genau. So Dreierbeziehung, zu klein. Das Bett ist zu klein. Mhm. Das haben wir jetzt behoben und jetzt alles gut. Nee, die Gehwege draußen sind immer noch zu schmal. Ja. Und das ändert sich auch irgendwie nicht so schnell. Deswegen können wir auch nur nachts auf die rausgehen, weil dann die Straßen unbefahren sind und wir uns dann auf der Straße bewegen können nebeneinander. Ja. Tja, momentan mache ich noch Radio. Einmal im Monat. Im freien Radiosender. Freien Senderkombinat, ja. Oder? Ja, was machst du denn da für ein Radio? Erzähl doch mal. Das steht alles in Über uns. Echt? Hast du das da reingeschrieben? Ja. Ich habe das mit mir gar nicht durchgelesen. Dilettantische Radiosendung. Ach so, ja. Du hast aber geschrieben, dass dir mein Text gefällt und jetzt hast du es gar nicht wirklich durchgelesen. Doch, doch. Ich habe es doch durchgelesen. Es tut mir leid. Wahrscheinlich bin ich an dem Dilettantisch so hängen geblieben, dass ich das mit der Radiosendung dann überlesen. Ja, die Sendung heißt Faggot 69 und die mache ich mit einem Freund zusammen und das Konzept ist, dass es erstmal auch komisch kein Konzept gibt. Und es eher auch, also so eher so eine Hauruck-Aktion war, um eine frei werdende Senderstelle, die auch schwul-lesbischen Kontext inne hatte, nicht verfallen zu lassen. Erstmal. So, das war erstmal die grundsätzliche Idee, sozusagen einen guten Sendeplatz montags, abends, Primetime-mäßig zu bewahren. Und zwar für mehr oder weniger perverse Inhalte. So. Ja. Und dann erstmal gucken, was draus machen. Ich glaube, das war schon so die Idee am Anfang. Erstmal sich draufsetzen und dann gucken, wie lange man drauf bleiben darf. Und wann es irgendwie Gegenwind gibt oder es nicht professionell genug ist oder sonst irgendwelche Kriterien nicht erfüllt oder inhaltlich zu ungewollt ist oder so. Habt ihr manchmal das Gefühl, wir machen zu viel queeren Kram in unserem Leben? Ich finde, man kann gar nicht zu viel queeren Kram im Leben machen. Das gibt ja immer mal so irgendwie so die Anfrage, so über das eigene Wohnzimmer rauszugehen. Aber ich glaube, das passt jetzt gerade gar nicht so richtig zusammen. Finde ich nicht. Und außerdem machen wir das. Ja, das ist arbeiten. Arbeiten. Yippie. Ich gehe in einem nicht schwul-lesbischen Zusammenhang arbeiten. Ich auch. Ich möchte ja übrigens mal ganz kurz zur Arbeit. Ich hänge immer die ganze Zeit bei Trans. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay. Stoppt mich, wenn du ich... Du bist so trans. Ja, aber irgendwie kann ich ja... Mein Leben besteht ja auch noch aus anderen Dingen, glaube ich. Zum Beispiel? Aber du in allen Zusammenhängen bist du trans. Die Katze und ich spiele auch Schlagzeug. Wir haben... Marlene hat in der Hamburger Innenstadt eine trommelnde Transe gesehen. Ja. Das ist meine Zukunftsperspektive. Das war eine Transfrau mit einem rot gepunkteten Sonnenschirm, die mit einem Schlagzeug in einer Einkaufspassage stand. Kann und echt cool getrommelt. Ja, bei Sänger. Du hast sie auch gesehen? Ja, die haben wir zusammen gesehen. Ah, siehste. Das ist meine Zukunftsvision. Ich würde mich aber vielleicht noch in so einen U-Bahn-Schacht setzen, damit alle auch so richtig was davon haben. Und mich nur schwarz anziehen mit einem schwarzen Sonnenschirm. Mit einem schwarzen Sonnenschirm in der U-Bahn. Jungfernstieg vielleicht. Genau. Hast du auch gleich noch so die da oben am Wickeln. Die da oben? Ja. Wer sind die da oben? Ja, die Bösen. Die Bösen da oben? Ja. Da, wo das Kapital ist und so. Ach so, die trommel ich dann von unten kaputt. Genau. Geil. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ganz die Schnösel, die sich am Jungfernstieg rumtreiben. Die Schnösel treiben sich inzwischen in der Schanze rum. Auch. Auch. Die Schnösel treiben sich in Hamburg überall rum. Das stimmt. Oh. Hamburg, diese Schnöselstadt. Hui, ich laufe. Aber ich wollte was ganz anderes erzählen. Nämlich, wollte ich ja mal ganz kurz sagen, ich habe mich ja jetzt, ich habe zwei Nebenjobs, ne? Bei beiden habe ich mich als Transe beworben. Öffentlich, weil ich ja keine Zeugnisse habe, die zufällig auch auf meinen Namen laufen. Insofern ist es irgendwie alles ein bisschen komisch, man muss irgendwas dazu sagen. Und es war überall kein Problem. So, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Das ist mir neulich aufgefallen, als ich was in einem Forum geschrieben habe. Hm. Zumindest bei den beiden Jobs, die du jetzt bekommen hast, ist es kein Problem gewesen. Ja. Die anderen haben vielleicht nicht geantwortet, deswegen. Aber man weiß es ja immer nicht. Ich kriege ja nichts von mit. Ja. Das weiß man ja einfach nicht. So viel zum Thema queeres Wohnzimmer und über den Wohnzimmerrand raus. Ja, ich finde auch allein schon aufgrund von vielen unterschiedlichsten thematischen und personellen Überschneidungen ist so dieses nicht über Tellerrand hinauskommen halt auch einfach mal Banane. Und wenn es sowas ist wie das Thema Web 2.0, Blogosphäre, was ja, weiß ich. Ja, ich jetzt auch, genau. Na, Juka ist jetzt auch Web 2.0. oder sei es dann sowas wie Themen von mit Gebärdensprache. Und irgendwie. Warum bist du Web 2.0? Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Weil du twitterst. Ich dachte, du bist eine Pizza. Vielleicht möchten ja irgendwelche Leute dir folgen, die uns hören. Dann kriegst du Twitter-Freunde. Jetzt folgt mir schon, ich folge schon jetzt. Sehr gut. Dann muss er dann... Ist doch alles gut. Ja, offensichtlich ist jetzt noch immer ein Zeichen für einen guten Anfang. Wie von unserem Podcast. Das heißt, du bist jetzt mindestens ein Jahr bei Twitter lang. Was? Ich muss jetzt ein Jahr bei Twitter sein? Nein, du wirst mindestens ein Jahr bei Twitter sein. Wenn du das möchtest. Wenn es das dann noch gibt, ne? Hm. Oder nicht schon längst der nächste heiße Scheiß. Ach, ich finde, ich glaube, es funktioniert einfach nicht, dieses queere Suppen. Es macht, ja, also ich glaube schon, dass man sich sehr drin verstecken kann und dass ich auch merke, irgendwie, wie massiv das auf meine Alltags- und Weltwahrnehmung irgendwie abgefärbt hat und wie, also so, dass manche Normalorte relativ, also stärker unerträglicher sind. Und ich, also so, dass ich da stärker drüber stolper als vielleicht zuvor. Und das hat garantiert, also das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich in einer queeren Suppe befinde, in der es einfach andere Normalitäten gibt. Selbstverständlichkeiten und so Geschichten. Trotzdem, denke ich dann, dass wenn ich sowas höre wie queere Suppe hängen und sowas, das für mich dann immer so klingt, als ob ich mich den ganzen Tag nur mit der Konstruiertheit von Geschlecht irgendwie auseinandersetze oder so, ach ja, Geschlecht gehört abgeschafft oder solche Geschichten, und die finde ich halt einfach überhaupt nicht spannend, weil das einfach auch, also so Lebensrealitäten sehen nochmal anders aus und die finde ich aber viel interessanter, und zwar so die Vielschichtigkeiten. Hm. Vielleicht sollten wir nochmal so eine Folge über Arbeit machen. Fällt mir da so ein. Das ist gut, jetzt wo ich auch gerade so einen Job habe, das müssen wir auch ausnutzen. Jetzt, wo du gerade mal arbeitest. Nein, weil es ja schon ein anderes Queersein auf Arbeit ist als hier zum Beispiel. Oder auch, was weiß ich, auch wenn ich mich als Trans bewerbe, dann bin ich da eine andere Transe als hier. I'm not the transe I used to be. Sorry, ich sing lieber nicht. Du hast gerade Singverbot. Ich habe Singverbot, genau. Die Stimme schon. Genau. Wollen wir mal Musik machen? Oder habt ihr noch wichtige Dinge zu sagen? Ich habe noch gar nicht über meine Hobbys geredet. Ja, oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Katze habe ich schon gesagt. Jetzt darf ich keine Sachen sagen, die ihr schon gesagt habt. Doch, du sagst Doppelnennung verstärkt. Mehrfachnennung möglich. Das sind Wiederholungen im Diskurs, habe ich gelernt. Mehrfachnennung? Also ich tanze. Zufällig mit mir zusammen. Ja, hauptsächlich mit Jucke zusammen. Standard und Latein. Das ist total super. Und eigentlich mache ich total gern Filme. Wobei ich schon sehr, sehr, sehr lange keinen mehr gemacht habe. Das für mich aber tatsächlich immer noch das Medium ist, mit dem ich mich eigentlich am allerliebsten ausdrücke. Und ich spiele total gerne Spiele, hauptsächlich. Also ich spiele total gerne am Computer und würde das eigentlich viel lieber noch viel mehr machen. Ja, das würde ich auch gerne viel mehr machen. Ich würde total gerne noch viel mehr Computerspiele spielen. Das Problem ist nur, ich spiele total gerne so Spiele, die so ewig dauern. Ja. Sims zum Beispiel. Das dauert nur leider immer sehr lange. Oder sie sind halt teuer. Oder mein Rechner ist jetzt auch nicht mehr so der neueste und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht mehr so Zugriff auf den letzten heißen Scheiß, aber ich glaube, ich träume immer mehr davon, mir auch mal so eine neue Konsole zuzulegen. Echt? Ja. Oh Mann, da könnte ich ja partizipieren dann an der Konsole. Ne? Dafür muss dooberweise erstmal irgendein Medium auch her, oder Quatsch, eine Hardware her, die wo man das dann auch anzeigen kann. Das ist ja dann dooberweise nicht nur die Konsole, sondern auch irgendeine Art von... Wir haben doch einen Fernseher. Ja, aber dieser Fernseher ist total klein. Also irgendwie, ein Fernseher wird es wahrscheinlich nicht werden, aber irgendein Bildschirm oder ein Beamer oder irgendwie sowas. Boah, crazy. Ja, träume ich eigentlich von. Ich hätte gerne noch viel, ich träume eigentlich permanent, das ist auch ein Hobby von mir, ich träume permanent von besserem technischem Equipment. Ich hätte wahnsinnig gerne einen neuen Rechner und ich hätte wahnsinnig gerne eine tolle Spielekonsole und ich hätte gerne einen tollen Beamer und würde am liebsten ganz, ganz, ganz viel Computer spielen. So lange Spiele, wo man dann so richtig eintaucht und so. Und Joko und ich hatten auch schon so Phasen, in denen wir das sehr, sehr intensiv und sehr lange gemacht haben. Das ist leider gerade so ein bisschen weniger geworden. Ja, wir sind irgendwie, bei Zelda sind wir bei beiden irgendwie kurz vor Ende dann irgendwie, haben wir die Lust verloren. Wieso eigentlich? Wir haben so ein Problem mit Enden. Nee, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen, rafft man sich jetzt nochmal auf und irgendwie ist halt die Zeit tatsächlich knapper geworden in den letzten Jahren. Das ist übrigens auch ein Hobby, was ich auch sehr gerne pflege, ist, glaube ich, einfach auch Prokrastinieren. Aber vielleicht hängt es auch mit der Magisterarbeit zusammen. Ja, also und so bin ich, es gibt, das ist so toll, ich auf Trackback bei dieser Radiosendung, die ich ja auch immer höre, gibt es immer so Blogger privat, heißt das. Und das ist so, da werden so Leute interviewt über ihre Blogs und dann gibt es immer so eine Kurzfragerunde und dann werden die immer so Sachen gefragt wie Tee oder Kaffee und so. Und dann gibt es auch immer die Frage Hardcore oder Casual Gamer. Und träume ja immer mal davon zu sagen Hardcore Casual Gamer. Weil das bin ich total. Es gibt so einen perversen Traum von mir, ich würde gerne mal dort interviewt werden, nur damit ich Hardcore Casual Gamer sagen. Das hat noch nie irgendjemand gesagt. Also entweder sagen sie gar nichts oder sie sagen halt Hardcore oder Casual. Oder sie sagen halt, aber niemand sagt Hardcore Casual Gamer. Und ich bin aber tatsächlich so ein Hardcore Casual Gamer. Ich spiele total viel so Match-3-Games und irgendwelche Flash-Geschichten, irgendwelche Flash-Spiele oder so. Weil eben tatsächlich mir sowohl Equipment als auch Zeit fehlen, um mal wieder so richtig lange und richtig intensiv und richtig über mehrere Monate hinweg so oder ein Projekt zu haben, mal so ein Spiel so richtig lange mal so durchzuspielen oder so. Dann musst du dir einen Termin machen. Nö, nee, muss ich nicht. Nee, aber das mache ich total gerne. Das produziert nichts, das macht einfach nur Spaß. Und als Ausgleich dazu ist tatsächlich, glaube ich, so diese anderen Sachen. Also so tanzen, da wird man irgendwie besser und kann dann mehr Sachen. Und bei den Filmen kommt irgendwas bei raus. Und wenn ich irgendwie dann vielleicht jetzt im Winter wieder mehr einen Anfall kriege und dann wieder anfange, irgendwelche Dinge zu stricken oder was weiß ich, vielleicht denke ich mir diesen Winter auch irgendwas anderes aus, was ich dann jetzt irgendwie, also irgendwas so produzieren. Ich verweise in dem Zusammenhang mal auf die DIY-Folge von uns. Die auch sehr gelobt wurde im Übrigen. Die ist sehr häufig sehr positiv genannt worden. Dass sie bis hin zur Lieblingsfolge. Also ich glaube, so diese ganze Computerspielgeschichte ist so mein Ding von Time-Wasting. Also da, wo ich wirklich nichts, wo nichts bei hinten rauskommt, außer dass der Tag um ist. Und ich mich den ganzen Tag lang damit beschäftigt habe, in eine Röhre zu gucken, um dort Dinge zu bewerkstelligen. Und du hattest Spaß wahrscheinlich. Ich hatte Spaß. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Das kommt dabei raus. Aber es ist halt nicht so, man hat dann hinterher halt nicht irgendwie so ein sowas, was man dann so mitnimmt oder so. Das finde ich immer so ein bisschen frustrierend am Computerspielen. Ich mache es total gerne und ich würde mir wünschen, es wäre etwas, was irgendwie noch mehr... Keine Ahnung, also selbst wenn ich mir, selbst wenn ich so Filme gucken würde, wäre das was anderes, weil dann würde ich sozusagen so mein Wissen um Filme erweitern oder so, aber so Computerspiele. Aber dann erweiterst du dein Wissen um Computerspiele. Ja, aber das ist irgendwie nicht so, das ist nicht das Gleiche irgendwie. Irgendwie, ich meine, ob ich jetzt das 5., 10. oder 20. Match 3 Game irgendwie durchgespielt habe oder so, das macht mich vielleicht irgendwie besser in Match 3 Games spielen, aber das hat halt irgendwie nicht so diesen. Dann machst du was, was einfach keinen Sinn hat. Genau, ich mache was, was keinen. Das ist tatsächlich der Teil meiner Aktivität, wo ich völlig sinnentleert und sinnfrei nur um des Spaßes willen Dinge tue. Und das mache ich tatsächlich sehr, sehr gern. Aber ich spiele sowieso gerne. Also ich spiele auch gerne Gesellschaftsspiele und so. Machen wir irgendwie alle drei ganz gerne. Ne? So Kartenspiele und Brettspiele. Also eine sehr große Spielesammlung. Oh ja, ja, ja, das stimmt. Da habe ich auch ganz schön viel mit in die Ehe gebracht. Und spielen. Wir können mal so eine Spielfolge machen. Wow. Was spielen oder wo wir über Spiele reden? Wir spielen. Klacker, klacker. Das könnte wiederum aber sehr amüsant sein. Irgendwie Siedler. Siedler von Catan irgendwie. zu spielen und das dann aufzunehmen. Zwar nicht so nachvollziehbar, aber es ist auf jeden Fall sehr, ich glaube, es könnte sehr amüsant, also ich finde es sehr amüsant, was da für Gespräche zustande kommt. Das dann nachzuspielen, parallel. Mhm. Ja. Ja. Ich kaufe gerne Lebensmittel ein. Okay. Es gibt für mich nichts Schöneres als von so Konsumdingen die Lebensmittel einkaufen. Das hat Steffi mir neulich erzählt. Echt mal. Das ist ja total toll. Ich mache nicht gerne. Ich kaufe dann tatsächlich total gerne Technik ein. Jetzt bräuchten wir nur noch Joke, der gerne Klamotten einkauft. Dann wären wir echt aus dem Schneider. Ich kann mich auch ewig damit beschäftigen, welche Digitalkamera jetzt die beste wäre, wenn ich mir jetzt eine Digitalkamera kaufen würde. Ich kaufe aber nicht so gern ein. Ja, das ist das Problem. Ja. Deswegen habe ich... immer was zu essen da. Aber Marlene hat immer Technik da und ich habe nie was zum Anziehen. Es gibt Technik, Essen und zu wenig Klamotten. Ich glaube, das umfasst unseren Alltag ganz gut. Und Katzen. Genau. Aber die sind ja schon da. Und? Da muss man sich, das sind ja jetzt fast Selbstläufer. Nee, die muss man schon fliegen. Aber die laufen von selber. Mhm. Ja, die laufen von selber. Das stimmt. Ohne Stecker. Ohne Batterien. Mhm. Aber man muss auch Essen für sie kaufen. Ja. Und in sie reintun. Oder in der Dose. In sie reintun. Nachtrag, wir wissen, dass Katzen sich auch selbstständig ernähren können. So, jetzt können wir meinetwegen Musik machen. Ja, wir haben ein ganz grandioses Musikstück rausgesucht. Ja, ich habe keine Ahnung, ich sollte mich überraschen lassen. Du wirst bestimmt total überrascht sein. Also, dazu ist einiges zu sagen. Ja. Erstens, es passt total gut zum Tanzen. Mhm. Also, alle, die jetzt gerne noch ein bisschen Aktivität wollen, sollten sich Platz machen, sich schöne Schuhe anziehen und sich auf einen Walzer vorbereiten. Mhm. Dann finde ich ja persönlich, haben wir noch viel zu wenig Metal gespielt. Das stimmt. Um nicht zu sagen, wir haben gar kein Metal gespielt. Wir haben gar kein Metal gespielt. Und ich hoffe darauf, dass Steffs kleine Schwester uns dann auch bald hört. Die hört nicht Metal. Und hier machen wir sozusagen die perfekte Vorlage, um sie anzulocken. Und dann kann sie uns auch hören. Ich schicke ihr den Link, wenn sie mal 18 ja. ist. Das ist immerhin explicit. Obwohl explicit heißt, dass man mindestens 17 sein muss. Okay. Das ist sie doch jetzt bald, oder? Nee, sie ist schon 17. Sie ist schon 17. Ach ja, Mensch, eine Schwester habe ich auch. Siehst du, doch nochmal was aus meinem Leben. Noch ein Schrank, Ja. Außerdem haben wir einfach was total Verrücktes getan. Wir haben mich einfach ein total verrücktes Musikstück ausgesucht, nachdem unsere Musikauswahl in diesem letzten Jahr wirklich noch nicht ein einziges Mal gelobt wurde. Oder doch, hier, Christoph hat unser Hasenohrenlied gelobt. Ach stimmt, das stimmt, das Hasenohren. Weil es so dilettantisch ist. Danke dafür auch. Das nehme ich zurück, dann stimmt es. Dann ist immerhin gab es schon mal ein positives Feedback dazu. Ja, das ist auch das, was wir selber gemacht haben. Und sonst gab es immer nur harsche Kritik an... Einmal gab es harsche Kritik. Gefühlt, aber Schweigen ist Zustimmung. Also was denn jetzt? Ja, das wurde auch nie irgendwie von jemand anderem dann wiederum aufgelöst. Von daher wurde das alles schweigend zur Kenntnis genommen, dass wir ganz schreckliche Musik spielen. Nein. Wir uns aber nicht davon abhalten lassen, es dennoch weiterzumachen und einfach jetzt mal einen draufsetzen. Das ist ja, doch nicht schrecklich. Als Befreiungsschlag. Das ist nicht schrecklich, was wir jetzt spielen. Das ist einfach anders. Ungewöhnlich. Nur weil wir halt sonst kein Metal spielen. Aber das schreckliche Lied kommt ja irgendwann anders. Das hast du ja noch in der Hinterhand. Meine eigene Schwester hört Metal. Ja. Ich habe gar nichts dagegen. Ich kann auch gerne nochmal öffentlich betonen, dass meine erste eigen gekaufte oder eigen gewünschte CD Manowar war. Wow. Ja, das ist auch schlimm. Aber es ist auch Metal. Ja, was habt ihr denn jetzt ausgesucht? Also, ja genau, die Band heißt, wo ist denn mein Zettelchen? Da. Die Band heißt Diablo Swing Orchestra. Schon wieder ein Orchestra. Und das Lied heißt Pink Noise Waltz. Yeah. Und wir widmen uns jetzt auch in diesem Monat einer weiteren ausgeübten Tätigkeit, vielleicht dem Filme gucken. Es gibt lesbisch-schwule Filmtage, sind nämlich jetzt im Oktober. Du willst jetzt so eine kleine Kulturankündigung machen. Richtig. Also an alle Hörenden aus Hamburg und Umgebung. Die es noch nicht mitbekommen haben. Lesbisch-schwule Filmtage. Kommt in die Nachbar, da werden wir uns sehen. Auf jeden Fall, ja. Oh ja, wir dachten, genau, oh, da fällt mir was ein. Aber das ist jetzt nicht mehr Teil des Podcasts. Das gehört nicht hierher. Genau, also dann durchgehalten, noch nicht heiser geworden. Auf ein weiteres Jahr. Noch nicht gebrochen. Genau, wir freuen uns auf ein zweites Jahr Podcasten. Kommt gut durch den Oktober. Wir hören uns am zweiten Freitag im November wieder. Stimmt, zweiter Freitag im November. Tschüss. Tschüss. scene where dirty hands.